Seid ihr soweit? Ja, mein Selbstvertrauen ist am Boden. Das ist sehr nein, genau. Warum? So wie du es am liebsten magst. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hochwohlgeborener Lord Dominik Schmidt. Hochwohlgeboren. Wie hat sich dein Leben verändert seit deiner Adelung? Das ist die Frage, die mir seit 4 Wochen auf der Seele brennt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht hochwohlgeboren, weil das bedeutet ja, dass ich in den Adelstitel bereits... Ach, jetzt, du bist hier ein Klugscheißer. Komm, wie ist es dir ergangen in den letzten 4 Wochen? Ich werde von erstaunlich vielen Leuten mit Lord jetzt angesprochen. Warum nur? Ja, ich habe vor allen Dingen die Julia aus dem VCOM-Team... vormals Grafik. Sprich, hat bei dir auf der Arbeit? Ja, hat mir sogar Visitenkarten gemacht. Mit Lord Dominik Schmidt. Das ist... Und ein Arbeitstitel, irgendwas mit Medien. Ich fand das sehr schön. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, als ich die Visitenkarten gesehen habe. Ich hab's auch gesehen. Ich so schön. Kann ich bitte eine haben? Nein, du bist den ganzen Tag schon total gemein zu mir. Was? Aber der Philipp kriegt eine. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade dein Leben zum Besseren verändern und jetzt fährst du mir so ein Brett hin. Aber wir sind uns einig, dass die Julia da ist, aber ist. Ja, aber du wechselst das Thema. Und eigentlich müsst ihr doch immer beginnen mit Hallo, wir sind's. Das läuft heute alles aus dem Ruder. Ich wollte gerade dein Leben zum Besseren verändern. Noch? Jetzt hast du mir noch einen Adelstitel besorgt, oder? Nee, aber wir haben gestern Post bekommen. Ach. Ich war ja schon ein bisschen geknickt, weil also ich bin ja so ein Zahlenfreak, ne? Also ich sehe mir dann immer ganz oft unsere Downloadzahlen an und freue mich, wenn irgendwie die Folgen wieder und wieder runtergeladen werden. Und man muss sagen, das entwickelt sich echt super. Also ich bin echt froh und stolz ein bisschen, wie sich unsere Downloadzahlen entwickeln. Aber seit der letzten Folge hat keiner irgendwo kommentiert, es hat keiner irgendwo geschrieben, Anne hat geschrieben, Anne hat ein Thema vorgeschlagen. Aber ansonsten hat sich keiner irgendwo groß gemeldet. Bis gestern. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich weiß vor allem nicht, was kommt. Was hat deine Mutter so geschrieben? Ich muss jetzt mal spicken. Ich habe den Namen gerade nicht mehr parat. Moment. Jörg aus Zirndorf hat geschrieben. Oh. Persönliche Bekanntschaft. Sehr schön. Nee, ich kenne ihn nicht. Ja, ich aber. Du kennst den. Ja, das ist ein Theaterkollege von mir. Okay. Aber der hat nämlich jetzt sich auf was bezogen, was vor vielen, vielen Folgen mal einer ganz leichtfertig dahin gesagt hat. Und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe echt keine Ahnung, dass er geschrieben hat und was er euch geschrieben hat. Oder uns, besser gesagt. Ich befürchte, ich weiß, um was es geht. Ich werde die Aussage nochmal vorlesen. Zitat, Dominik. Wenn das jemand macht, den feiere ich so derb und schicke ihm eine Fotokopie von meinem Hintern. Oh Gott, stimmt. Du blödes Arschloch, vorhin haben wir noch geredet. Dann fällt er mir hier hammermäßig in den Rücken. Und... Der Witz dran ist, dass ihn dein Hintern eigentlich überhaupt nicht interessiert hätte. Wie alle. Was soll das heißen? Ja, hast du schon einen frankierten Rückumschlag bekommen? Also es ging ja darum, dass wir Flyer verschicken würden gegen frankierte Rückumschläge und dass Dominik dann Fotokopien von seinem Arsch beilegen würde, wenn es wirklich jemand macht. Und es hat ja kein Mensch hat's gemacht. Jörg aber schreibt, nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich bin scharf auf die Fotokopie von Dominik, aber wann hat man schon mal die Chance auf einen herrschaftlichen Hintern? Und deswegen, Dominik, ich überreiche dir hiermit den frankierten Rückumschlag von Jörg. Moment. Und ich glaube, du weißt, was du zu tun hast. Ich muss ein Foto schießen. Josh, du bist der beste Mensch der Welt. Unglaublich. So, Moment, warte. Ich leg noch einen Flyer dazu. Diese Süffis an den Grinsen. Arsch. Nee, du Arsch. Dein Arsch. Okay, also ich muss das irgendwie anders machen, weil ich habe überhaupt gar keinen Fotokopierer und auf Arbeit ist das, glaube ich, auch ein bisschen schlecht. Aber so wie ich das jetzt gehört habe, hören sowieso alle deine Kollegen unseren Podcast und die wissen dann schon. Sie wundern sich dann nicht mehr. Wenn du morgen auf die Arbeit kommst und da schon so ein Spalier am Fotokopierer steht, dann weißt du, was los ist. Oh, aber Mann. Achtung, das ist tatsächlich die häufigste Ursache, warum Kopierer richtig kaputt gehen. Ja, ich habe zugenommen, ist ja in Ordnung. Nein, so Weihnachtsfeiern mit, ich setze mich da jetzt mal drauf. Das gibt bestimmt auch böse Schnittverletzungen. Ja, weil irgendwann splittert das Glas und so. Ungut. Ist es übertrieben, das Land zu verlassen deswegen? Naja, vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du in Sealand jetzt Asyl ersuchen. Aber also vielen Dank, Jörg, für diesen schönen Brief und er hat auch ein paar nette Worte dazu geschrieben. Ich wusste tatsächlich nicht, dass du ihn kennst, aber das macht auch nichts. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe sehr gelacht gestern, als ich das aufgemacht habe. Und jetzt ist der Dominik ganz ruhig und in sich gekehrt und er überlegt, wie er aus der Nummer wieder rauskommt. Ich lese hier, was der Jörg geschrieben hat. Kann man es denn dann vorlesen? Ja, das kann man. Ich glaube, wenn man uns einen Brief schickt, dann kann man den auch. Hallo ihr drei. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast und die mittlerweile Stunden an Unterhaltung, die ihr uns damit beschert. Das ist ja schon mal nett. Ich liebe Geschichte und das, was ihr daraus macht, ist einfach köstlich. In Klammern, wenn auch historisch manchmal abenteuerlich, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Ja, Jürgen, auf was bezieht er sich denn? Ich weiß nicht, aber er hat das Konzept erkannt. Es geht nämlich überhaupt nicht um Geschichte. Wir sind auch inspiriert, ja. Vermutlich wundert ihr euch über einen adressierten Rückumschlag an eure Adresse. Aber in einer der ersten Folgen wurde folgende Aussage getätigt. Wenn das jemand macht, dann feiere ich so derb und schicke ihm eine Fotokopie von meinem Hintern. In welcher Folge war denn das? Es ist schon ziemlich lange her, aber wir haben da gerade die Flyer produziert. Also es muss so, ich weiß nicht, Folge 3, 4 hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich bin scharf auf die Fotokopie von Dominik bin. Was? Dass ich scharf auf die Fotokopie von Dominik bin. Aber wann hat man denn schon mal die Chance auf einen herrschaftlichen Hintern? Daher meine Anfrage nach Flyern eures Podcasts und der verlangte adressierte Rückumschlag. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Euer Jörg. PS, bis jetzt geht nichts über die Folge mit Morris Flitcroft. Davon erzähle ich jedem, der es nicht hören will. Das ist sehr kleiner gut. Profi-Tipp, vielleicht auch mal jemandem erzählen, der es hören will. Der Jörg hat ja was explizit von mehreren Flyern gesagt und du alter Geistkranker hast ihm nur einen da jetzt. Ja? Komm, da so, bin ich jetzt hast nicht du so. Zwei, Jörg. So, Jörg kriegt zwei Flyer. Der Umschlag ist irgendwie decker. Ich weiß nicht, ob ihm jemand gesagt hat, welches Format unsere Flyer haben, aber es ist nicht A4. Er hat mal locker flockig einen Rückumschlag für 2,60 Euro. Der ja, ganze halbe muss der Sau ganze heutzutage damit. Oh, und das, wo ich doch jeden Tag durch Zündorf fahre, das hätte ich ihm auch für persönlich vorbeigebracht. Ich wollte ihm ein bisschen abnehmen. Ich könnte ein bisschen was vom armen Arsch einfach rausschneiden. So sprich nichts, was du nicht halten willst. Können wir jetzt zu richtigen Themen kommen? Yeah. Ja. Der Philipp möchte noch was über andere Podcasts erzählen. Ja, also erstens aus unserem Workshop, den wir angeboten haben an der Hack and Make, ist tatsächlich ein Podcast entstanden und zwar die Zeichnerrunde, zeichnerrunde.de. Es handelt sich dabei um zwei Zeichnerinnen von Manga und die reden übers Zeichnen und der ist gedacht für Zeichner und solche, die es werden wollen. Kannst genau, du nochmal das deswegen, Wort Zeichnen benutzen, bitte? Zeichnen. Ich weiß nicht, ob wir schon klar gemacht haben, worum es in dem Podcast geht. Um Manga. Manga. Um Zeichnen. Zeichnen. Der Manga-Podcast Zeichnerrunde.de. Von Zeichnen für Zeichner. Aber ich dachte, das wären Zeichnerinnen. Ja, es sind auch Zeichnerinnen. Ich finde uns manchmal echt so unsympathisch. Das stimmt. Gerade heute. Heute ist irgendwie, ich freue mich schon. Ja. Nein, bitte, hört mal bei ihnen rein. Vielleicht ist es auch was für euch. Und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn die so einen kleinen Push kriegen würden und Weltruhm erlangen. Ja, ich finde es einfach mega, dass die quasi zu uns gekommen sind, um Rat zu fragen und jetzt daraufhin tatsächlich sich durchgerungen haben, das Projekt zu starten und einen Podcast online zu bringen. Also ich bin jetzt schon Fan, obwohl ich noch nicht mal reingehört habe. Ja, und ich finde die erst gruselig professionell für die erste Folge schon. Du meinst, die setzen die Latte zu hoch für uns? Ich verstehe. Und vor allen Dingen, also man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen, die Mädels haben ja nur einen kleinen Stupser gebraucht. Weil es so viel Leidenschaft und so viel Passion, was da quasi mitgeschwungen ist, das war wirklich schon damals abzusehen, dass wenn die das angehen, dass es geil wird. Ja. Und einmal mehr sollten wir recht behalten. Ja, und vor allem, ich habe gerade die Webseite offen, die können halt auch wirklich zeichnen. So, Wer hätte es gedacht? Du kannst ihnen auch auf Twitter folgen und die hauen schon echt immer cooles Zeug raus. Ja, nee. Die haben vor allen Dingen mehr Follower als wir. Ich bin doch kein Stalker. Ja, könnt ihr uns mal bitte auf Twitter folgen, ist echt peinlich. Ich glaube, dann sollten wir mal sagen, wie wir jeweils auf Twitter sind. Und was Twitter überhaupt ist. Chirp, chirp. Okay, Podcast-Geschichte Nummer 2. Ich war bei einem, ich nenne es mal, europäischen Podcast-Projekt. Das heißt DOS Game Club. Da geht es um alte DOS-Spiele. Und die Idee dahinter ist ein bisschen, die haben eine Art, ich nenne es mal, wie einen Buchclub, wo du jeden Monat aber nicht ein Buch liest, sondern ein DOS-Spiel spielst. Und nachher sitzt du zusammen, in dem Fall virtuell, und quatscht drüber, wie es dir mit diesem Spiel ergangen ist. Und das ist so eine Mischung aus ja, so Bericht und ein bisschen auch so ein Review von so einem Spiel und ein bisschen so ein Abklopfen, wie ist es, das heute zu spielen. Ordentlicher Retro-Faktor, ist komplett auf Englisch. Und mal reingucken, dosgameclub.com. Unglaublich schön gemachte Webseite. Willst du verraten, welches Spiel gespielt wurde oder ist das ein Heavy Spoiler? Nee, gar nicht. Ich war jetzt in der Folge zum Spiel Command & Conquer dabei. Oh. Das Spiel für diesen Monat, also sprich, das wird auch in der Vergangenheit sein, wenn der Podcast hier rauskommt, wird sein Quest for Glory, ein altes Sierra-Adventure. Und das Spiel für den nächsten Monat wird sein Commander Keen. Hm. Ich bin Fan. Von Commander Keen? Ist sie bewusst? Auch. Ist sie bewusst, dass Commander Keen von id Software ist? Ja. Worauf willst du hinaus? Wissen nicht viele. So ein Mist. Wusstest du, dass das Spiel Keen Dreams überhaupt gab? Nein. Wusstest du, dass es irgendwo so zwischen Teil 3 und 4 rauskam und Keen keinen Pogo-Stick hat? Nein. Okay, ich könnte jetzt noch weiter irgendwie tolle Dinge über Commander Keen erzählen, weil es ein ganz tolles Jump'n'Run ist, das ich sehr gerne mochte als Kind. Aber ich glaube, wir wenden uns wieder unseren Podcast-Themen hinzu. Der Dominik wollte nochmal so eine vollmundige Ankündigung machen, wie mit dem frankierten Rückumschlag. Nein, jetzt sind mal andere dran. Ich habe mein eigenes Säcklein zu tragen jetzt mit den Dingen, die ich angekündigt habe, aber ich setze die Challenge. Das heißt, möchtest du das für nächste Folge aufheben? Nein, ich kann ja sagen, was wir gerne hätten und einer von euch sagt, ob er dann quasi was dafür tut, wenn derjenige sich meldet. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, was mich tatsächlich interessieren würde, wo hört ihr unseren Podcast? Was ist das Spektakulärste, wo ihr unseren Podcast hört? Weil ich bin draufgekommen, weil die bezaubernde Frau Duschek, die ich kenne, nämlich immer unseren Podcast hört, wenn sie ins schöne Schwabenland zurückfährt, um da wieder Schwäbisch zu schwätze. Und die hört nämlich immer nur alle paar Wochen den Podcast, wenn sie dann quasi die 2-3 Stunden nach Bartholomä fährt. An dem Popo der Welt. Aber das passt ja gut zu unserem Veröffentlichungsrhythmus eigentlich. Kommt ja auch nur alle paar Wochen und gut, wir müssten vielleicht ein bisschen längere Folgen dann machen. Ja, ist schlicht perfekt, aber da dachte ich mir, holla die Waldfee, vielleicht gibt es ja auch da draußen andere Menschen, die ähnlich unregelmäßige oder regelmäßige Arten und Weisen haben, unseren Podcast zu konsumieren. Vielleicht immer in der Badewanne. Genau, ich wollte gerade fragen, vielleicht in Badewanne? Das ist was, wo ich sehr gerne Podcast höre. Aber generell wäre es auch einfach schön zu wissen, wo hört ihr uns? Muss auch nicht spektakulär sein. Und was versprichst du den Leuten, wenn sie uns wirklich antworten? Ja, ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wie du gerade dreckig. Das schauen wir jetzt mal noch, wie schlecht die Erfahrungen werden. Das wird super. Sollen wir mal dann langsam in Richtung... Ja, wenn es das von Orga-Themen her war, dann... In Richtung Geschichte driften. Also ich muss noch kurz eins vorweg. Die Toilettenfolge ist es nicht heute. Die muss das muss wirklich groß vorbereitet werden. Also musst du da groß machen? Das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren. Aber es ist ja so, wir haben ja wir haben jetzt keinen deutschen Geschichtspodcast, aber wir haben uns ja schon eigentlich darauf committed, dass wir sehr, ich muss diese Anglizismen weglassen, wir haben uns darauf versteift, fast schon, dass wir uns eher um lokale Themen, lokale Geschichtsthemen kümmern wollen. By default. Ja, also es ist mal Deutschland, es ist auch mal Europa, wir weichen auch mal ein bisschen ab, aber es ist ja unausweichlich eigentlich, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo es um Nazis geht. Oder? Hatten wir auch bis jetzt noch nie Nazis. Nee, nicht so richtig eigentlich. Nur mal so am Rande. Ja, den Nazi-Kajakmann. Den Nazi-Kajakmann. Ach ja, das war doch kein Nazi. Der hatte nur ein Hakenkreuz auf seinem Kajak. Sag mal diese Aussage heute mal bei irgendeiner Demo. Ah, jetzt habe ich gedacht, das ist jetzt hier die volle Anleitung. Jetzt zerpflückt die mir hier alles. Oh. So, heute die Nazi-Folge. Die Nazi-Folge. Stimmt eigentlich auch gar nicht. Jürgen präsentiert die große Nazi-Folge. Ja, Jürgen. Dann mach mal weiter. Oh Gott. Leute, kann ich das ganze Intro bitte nochmal von vorne machen? Ich bin unzufrieden. Warum? Bist du unzufrieden? Es geht eigentlich gar nicht um Nazis. Es geht um einen Mann, der heißt Dusko Popov. Am 10. Juli 1912 wird in Serbien Dusan Popov geboren. Spitzname, nicht Dusko wahrscheinlich, sondern Duschko. Also wenn so ein Dach auf dem S ist, ich weiß nicht, kann mir jemand von euch erklären, wie man das ausspricht? Ich vermute, es ist Duschko. Aber ich werde mich so oft versprechen, sage ich lieber gleich Dusko. Das ist genauso wie Eliza Duschko, die bei Buffy mitgespielt hat? Das weiß ich nicht, kommt die aus Serbien? In dem Fall ist es ein Vorname, glaube ich. Oh, dann bin ich raus. Gut, aber es gibt ja oft, dass Nachnamen als Vornamen und umgekehrt genutzt werden. Okay. Also Herr Popov. Er wächst in reichen, in Klammern Ausrufezeichen, Verhältnissen auf und sein Vater legt großen Wert auf eine ordentliche Ausbildung. Schon als Teenager spricht Popov fließend Serbisch, Italienisch, Deutsch und Französisch. Wow. Finde ich ganz ordentlich, ja. Auf jeden Fall. Mit 18 beginnt Duschko ein Jurastudium in Belgrad und macht sich dort vor allem auch im Nachtleben einen Namen. Er gilt als Ladies' Man. Ein Times-Kolumnist schreibt später mal über Duschko, er habe gute Manieren, ein lockeres, sinnliches Mundwerk und grüne Schlafzimmeraugen. Im Jahr 1934 zieht er schließlich nach Freiburg, wo er sich kurz darauf in die Universität einschreibt, um zu promovieren. Hey, meine Damen, wollen Sie mal mit Popov mitkommen? Soll ich euch mal meinen Popov zeigen? Das muss jemand anders erstmal machen. In einen Umschlag. Können wir das Thema bitte beenden? Danke. Eilig hat er es mit dem Studieren indes nicht. Die Universitätsarchive berichten über zig Seiten hinweg, dass Duschko immer wieder Aufschub für Arbeiten fordert, Themen komplett verweigert und seine Dissertation so spät einreicht, dass er nicht zur Prüfung zugelassen wird. Wurde wegen ihm diese ganze Geschichte mit dem Bachelor und dem Master eingeführt, damit man das Ganze so ein bisschen streamlined? Mit an Todsicherheit grenzender Sicherheit sind seine Frauengeschichten daran nicht ganz unschuldig. Außerdem genießt er die Nähe Freiburgs zu ausgezeichneten Skigebieten. Es könnte sogar sein, dass er Freiburg nur deshalb als Universität ausgewählt hat. Welches Skigebiet ist in der Nähe von Freiburg? Ohne Scheiß, das wäre auch meine Frage gewesen. Leute, ich bin kein Skifahrer, aber da ist doch hier irgendwie der Feldberg und sonst was in der Gegend, oder? So, was ist das dann? Habe ich noch nie gehört, Feldberg. Ich war schon das eine Mal, wo ich wirklich an einem Berg Skifahren war, war auf dem Feldberg in der Nähe von Freiburg. Wo warst du denn sonst immer Skifahren? Nie. Ach so, okay. Ich sage ja, dieses eine Mal, wo ich wirklich an einem Berg zum Skifahren war. Ja, aber an einem Berg. Das klang jetzt, als wärst du die anderen Male nicht an einem Berg. Ja, sonst stand ich immer an der Nordsee. Der ja. Jürgen macht sonst immer Heliskiing. Genau, und einfach aber aus dem Heli aufs flache Land. Ja. Das ist immer ein relativ kurzes Vergnügen. Eigentlich war mein Satz noch gar nicht zu Ende. Es kommt noch ein Zitat. Ich gedachte, Studien, Sport und Vergnügen miteinander zu verbinden und widmete mich dann allen dreien mit gleicher Passion. Und so war das BWL-Studium geboren. Im Clubhaus der Deutsch-Ausländischen Gesellschaft reißt er bei Partys regelmäßig die schönsten Mädels auf. Der Verein hat sich der Integration ausländischer Studenten in die deutsche Gesellschaft, Sprache und Kultur verschrieben. Hey, willst du mich mal so richtig integrieren? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Wäre schön, wenn es sowas heute noch gäbe. Integrale gibt es doch noch. Und Kurvendiskussion. Ich finde es, ja genau. Da kannte er sich, glaube ich, auch aus. In der Kurvendiskussion. Und Duschko nimmt das komplette Angebot an Tanzabenden und Wochenend-Skiausflügen gerne mit. Natürlich. Auf einer dieser Ausfahrten lernt er den Sohn eines Hamburger Werftbesitzers Johnny Jepsen kennen. Kurze Frage, was studiert er jetzt eigentlich? Jetzt mal wirklich ernsthaft. Jura. Noch immer. Also er hat vorher schon Jura studiert und er promoviert jetzt. Okay. Aber das heißt, er war ja erfolgreich. In seinem Fachgebiet. Also bisher war er noch nicht erfolgreich. Moment, aber wenn er jetzt promoviert auf das Thema obendrauf, dann muss er ja schon mal fertig sein. Er hat auf jeden Fall ein paar Prüfungen bestanden. Er macht halt seinen Doktor. Ja, aber um deinen Doktor zu machen, musst du ja erst Staatsexamen und Co. Aber das hat er ja vorher in Belgrad schon gemacht. Aber ich muss dem Philipp beipflichten, du hast den Eindruck gemacht, als wenn er ein rechter Slotterleben führen würde und scheinbar... Wollte mir hier Lücken vorwerfen. Aber er kann ja offensichtlich beides miteinander vereinen. Das war ja auch sein Plan. Aber ich glaube, ohne das jetzt genau zu wissen, also ich weiß nicht genau, ob er in Belgrad abgeschlossen und dann nach Freiburg abgeschlossen hat und dann nach Freiburg ist, nur um den Doktor zu machen, oder ob er in Freiburg noch irgendwelche Prüfungen gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass er als er aus Belgrad dann nach Deutschland kam, sich so den Fängen seines Papas entzogen hat und dann zum ersten Mal so der junge, reiche, das süße Leben genossen ausländische hat. Student mit den Schlafzimmeraugen war und dann das mit dem Studieren einfach so ein bisschen hinten angestellt hat. Und um mich selbst zu zitieren, tschüss, Papa! Da, du gehst jetzt auf dieses Playboy-Dasein ein und dann wird echt gedacht, so, okay, cool. Good for you, Philipp, good for you. Sehr gut. Also ich erzähle euch noch kurz was über diesen Johnny Jepsen, den er kennenlernt, nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, was das für ein Typ ist. Man erzählt sich, dass Jepsen zu Beginn des Studiums in Freiburg mit seinem Mercedes 540k beim Polizeipräsidium vorfuhr und dort zwei Umschläge mit Geld auf den Tisch legte. Moment, in welchem Jahr war das? 1935 sind wir jetzt. Okay. Einen dieser Umschläge für die Polizeiwohlfahrtskasse, einen für zukünftige Strafen wegen Verkehrsvergehen. Es spart Zeit, soll er gesagt haben, gleich im Voraus zu berappen. Benachrichtigen Sie mich bitte, sobald die Summe zu Ende geht. Sehr gut. Aber es ist ja auch verboten, einfach ziellos mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ja. Das ist auch nicht erlaubt. Wie weißt du das nach? Ja, daran hapert es meistens, aber einfach wir nur. Wir folgen ihnen seit 3 Tagen. Einfach nur. Durch den gleichen Kreisverkehr, in dem sie immer noch waren. Ah, da kannst du dich immer noch rausreden und sagen, du bist auf der Flucht vor dem, der dich die ganze Zeit verfolgt seit 3 Tagen. Nein, ich bin einfach nur paranoid. Okay. Also. Ich biege grundsätzlich nicht rechts ab. Wie bei Zuländer, ich kann mich nicht links drehen. Hast du gesehen? Ja, schon ein bisschen her. Ja, bitte fahren Sie fort. Ich glaube, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann sitzen wir echt lange heute. Also ich wollte euch nur mal kurz einen Geschmack geben, wie dieser Jepsen so drauf ist. Und da Jepsen und Popov eigentlich aus ähnlich gut situierten Häusern kommen, verstehen sie sich auch vom Fleck weg wunderbar. Die neue RTL-Soap, Jepsen und Popov. Fast, weil aus dem Duo wird ein Trio, als Alfred Freddy Graf von Kageneck hinzukommt. Alfred Biolek dazu stößt. Auch wenn die drei anfänglich kaum politisch interessiert sind, zählt neben Frauen und Autos das Nazi-Ärgern zu ihren Lieblingshobbys. Moment, erstens bis jetzt mega, also bis jetzt denke ich mir immer so, ein bisschen schnöselig, irgendwie zu viel Geld von daheim gekriegt, aber ey, Nazis ärgern, schon mal sehr gutes Hobby. Und die Frage für mich gerade, ist das vielleicht die Origin-Story, der Anfang der Origin-Story, der 3 Fragezeichen? Nee, also es ist eine sehr interessante Origin-Story und ihr werdet irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ihr sagt, in der Reihenfolge? Vielleicht. Wartet ab. In dem Ausländerclub etwa finden regelmäßig Debatten statt, in denen Popov in einer Art Diskussionsduell gegen einen überzeugten Nationalsozialisten antritt. Das Was heißt eine Art? Naja, muss man dabei trinken oder so? Oder? Nee, aber das ist halt sowas wie ein Debattierclub und sowas. Okay. Ich weiß nicht, gibt es sowas in Deutschland irgendwie heutzutage noch? Ich kenne das nur aus Amerika, von der Highschool irgendwie, wo es halt solche Diskutierklassen gibt oder es so, Kurse. Gibt tatsächlich, und das habe ich auch schon eine ganze Zeit lang gemacht, gibt es Redevereine. Und zwar gibt es einen US-Redeverein, der heißt The Toastmasters. Und da ist die Idee, dass du gut reden kannst vor Leuten. Und da kommst du einfach nur zusammen, um Reden zu halten. Da geht es gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern wie bringst du es rüber? Wie ist dein Ausdruck, deine Mimik, deine Gestik? Aber das ist ja besser zu werden. Genau, aber das ist ja ein ganz anderes Ziel. Weil bei Debattierclubs, da geht es ja darum, dich schnell mit Argumenten auseinanderzusetzen und darauf zu reagieren. Ja, aber auch das gut rüberzubringen. Also das ist schon, ich würde mal sagen, das ist schon mindestens 50-50. Und klar musst du dein Argument auch gut vortragen können. Genau. Ja, aber es geht schon eher um die Argumente. Und am Ende bestimmt auch das Publikum, wer gewonnen hat quasi. Ja, also, Wettbewerb. Es wird, genau. Es wird vor Publikum diskutiert und ein Gewinner gekürt. Will aber auch sagen, wenn es den Art von Verein gibt, kann man ja auch vorstellen, dass es wirklich so richtig Debattierclubs noch gibt. Es gibt es wahrscheinlich auch, aber ich, wie gesagt, ich kenne das eigentlich aus Deutschland, ist mir noch nie begegnet, ich kenne es nur aus irgendwelchen amerikanischen Filmen. Ich glaube, die Debattierkultur wird in den USA schon noch höher gehalten als in Deutschland. Wie dem auch sei, seine ersten Auftritte verliert Popov, dann jedoch kommt er dahinter, dass die Nazis ja immer die Themen vorschlagen und sich dementsprechend vorher gut auf die Diskussionen vorbereiten. Als er dann aber vom Club Präsidenten, zufälligerweise sein guter Freund Jepsen, die Diskussionsthemen vorab gesteckt bekommt, sehen die Nazis in den Debatten über 1,5 Jahre lang kein Land mehr. Winning streak. Also er ist auch redegewandt, weil ich meine, gut, wenn sich 2 Leute aufs gleiche Thema vorbereiten, heißt es ja nur, dass es an der Stelle dann fair ist. Ja? Das heißt ja nicht, dass er dann auch noch immer gewinnen muss. Er hat ja dadurch jetzt nicht unbedingt einen Vorteil. Es ist ja nur, sie sind ja nur gleich auf. In der Zeit fängt er dann auch an, sein Interesse für Politik zu entwickeln. Okay. Also vorher war das echt alles nur Spaß. So, ich hatte da unweigerlich dieses Bild von diesen alten Filmen, wo sich die Bayern und Preußen bekriegen. Kennt ihr die noch? So Hansi Kraus und so. Ja. Yeah. Wo das alles so, der ganze Krieg wirkt wie so ein Spaß, ja, wie so ein Versteckspiel von großen Jungs und gefangen nehmen und hahaha und ein bisschen fesseln und dann kommt der mit der Sturmhaube und das hatte ich so ein bisschen vor Augen, dass das alles so ein Spaßfaktor hat. Aber weniger blutig so insgesamt dann. Ich meine, wir sind in der Mitte der 30er Jahre, da ist jetzt auch das mit dem Nazi-Sein alles noch nicht ganz so, ist noch nicht ganz so dramatisch. Kommt erst noch. Als Herr Speck lospaddelt, ist noch alles halbwegs im Ruder. Da ist die Welt noch in Ordnung. Ich sage jetzt mal da lieber nichts dazu. Die Zeit ist im Wandel. Das ist überhaupt voll gut in dem Format, wenn man einfach mal zu irgendwas nichts sagt. Das ist genau unser... Warum schaust du mich dabei an, Jürgen? Na, weil ich habe das ja gern, wenn du was sagst. Sonst muss ja ich so viel reden. 1937 beendet Popov seine Doktorarbeit. Also er hat es dann doch in 2 Jahren irgendwie geschafft. Also ist jetzt nicht so schlecht. Respektabel. Bevor er jedoch nach Paris zum Feiern fahren kann, wird er von der Gestapo verhaftet. Der Vorwurf, Kommunismus. Okay. Naja, da war offensichtlich jemand ziemlich angefressen. Als ja klar, klar. Zeit an, halt, ja, verlieren wir. Ja, die sind aber tatsächlich auch durch die Straßen gezogen und haben Nazis dumm angesprochen. Also das war dann schon auch so, dass zum Beispiel jüdische Bäckereien irgendwie schließen mussten. Ja. Und es gab dann auch Einzelne, die irgendwie sich gewehrt haben. Und da hat sich dann einfach einer von den Nazis vor die Tür gestellt und hat die Kunden weggeschickt. Und mit solchen Leuten haben die dann halt ihre Späße getrieben. Und das sehen die natürlich nicht so ganz gerne. Wie war das mit dem Statement, das war damals alles noch nicht so schlimm? Also das ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich sage, nein. Es wird dann recht schnell recht schlimm. Ich meine, das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, ich hatte dieses Bild vor Augen. Ich sage ja nicht, dass das wirklich so war. Ja, klar. Ich glaube auch, als die Bayern und Preußen sich bekriegt haben, war das halt trotzdem auch blutige Auseinandersetzungen. Ja. Es kam halt nur in diesen Heimatfilmen irgendwie immer so lustig rüber. 8 Tage und 8 Nächte lang wird Popov nahezu ununterbrochen verhört. Oh Gott. Am Rande der Erschöpfung brabbelt er irgendwann nur noch zusammenhanglos daher. Hart am Rande der Bewusstlosigkeit. Dann lässt man ihn kurz schlafen, weckt ihn aber gleich wieder und beginnt von neuem. 8 Tage lang. Schließlich machen sich seine guten Beziehungen bezahlt. Jepsen ruft Popov Senior an. Popov Senior ruft beim jugoslawischen Premier an. Der jugoslawische Premier ruft bei Hermann Göring an. Und siehe da, Popov wird umgehend freigelassen. Okay. Jedoch wird ihm dringend nahegelegt, das Land zu verlassen. Ja, ja. Irgendein Tod muss man sterben, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der bessere. Zurück in Dubrovnik arbeitet Duschko einige Jahre als Anwalt. 1940 jedoch nimmt Jepsen wieder Kontakt zu ihm auf. Bei einem Treffen in Belgrad findet Popov ein komplett aufgelöstes, nervöses Wrack vor, kettenrauchend und hart dem Alkohol zugetan. Das Wrack erzählt, dass es in den väterlichen Schiffsbetrieb eingestiegen sei und dringend eine jugoslawische Lizenz brauche, um die Seeblockade der Alliierten bei Triest durchfahren zu können. Und das ist jetzt sein Kumpel, der wieder Kontakt zu ihm gesucht hat. Genau, der Kumpel war ja noch, ist in Deutschland geblieben, ist dann in der Hamburger Reederei eingestiegen und hatte offensichtlich Schwierigkeiten mit, die Nazis machen sich nicht gerade Freunde in aller Welt und das behindert natürlich den internationalen Warenverkehr. Philipp schaut so traurig. Wenn das Schlimmste ist, was in der Geschichte passiert, dann... Nein. Kein Thema. Alles gut. Popov, der ja noch in Jepsens Schuld steht, also der hat ihn ja damals quasi befreit indirekt, verspricht zu helfen. Doch erst zechen die beiden noch eine Nacht in Belgrad durch, sodass sie in den frühen Morgenstunden nebst ihren beiden frisch angelachten Begleiterinnen aus einem Novel-Lokal fliegen. Nicht etwa, weil die Begleiterinnen zwielichtiger Natur gewesen wären, sondern weil die stark nach Slipowitz riechende Truppe vehement auf Champagner und Steaks zum Frühstück besteht. Die Typen haben Stil. Steak-Frühstück. Der Mann hat Klasse, ich sag's euch. Kurz darauf fährt Jepsen nach Berlin, um die notwendigen Schiffspapiere klarzumachen und kommt nach 2 Wochen zurück nach Belgrad. Er hat aber nicht nur die Papiere besorgt, sondern sich bei der Gelegenheit auch vom deutschen Nachrichtendienst Abwehr anheuern lassen. Das war jetzt kein gänzlich freiwilliger Akt. Ihm hätte als Deutscher die Einziehung in die Wehrmacht gedroht. Oh. Und unter dem Gesichtspunkt fand er es den besseren Weg, sich vom militärischen Geheimdienst akquirieren zu lassen. Okay. Weniger Front. Ja. Weniger Front. Jepsen untersteht damit direkt dem Oberkommando der Wehrmacht. Okay. Popov ist ja jetzt nicht allzu doof. Der versteht aber trotzdem nicht so ganz, warum Jepsen sich mit seinen ideologischen Gegnern ins Bett legt. Also ich meine, die haben vorher Nazis geärgert und jetzt ist er plötzlich mitten unter ihnen. Anstelle einer Erklärung bietet Jepsen an, dass Popov an einem Geheimdienstauftrag für die Deutschen mitarbeitet. Was? Er könnte die Hilfe seines alten Kumpanen gut gebrauchen und immerhin steht der ja auch irgendwie noch in seiner Schuld. Okay. Jetzt wird's wirr. Jetzt wird's wirr. Aber das wird noch viel wirrer, Leute. Ihr müsst euch gut konzentrieren. Der Jürgen hat schon gesagt, es wird kompliziert im Vorfeld. Ich habe ein bisschen Angst. Popov stimmt widerwillig zu. Also er sagt, okay, aber er wird ihm nicht noch mehr von diesen Gefallen erweisen. Kannst schon machen, dann ist halt scheiße. Kannst schon machen, ist halt scheiße. Habe ich keinen Bock drauf, aber wenn du findest, dass es eine gute Idee ist, mach ich's. Okay. Bei dem Auftrag, den er ausführen soll, geht es darum, einen Bericht über Frankreich zu erstellen, für den er alle notwendigen Informationen dank seiner guten Kontakte ganz leicht zusammenträgt. Okay. Es macht ihm sogar richtig Spaß eigentlich. Und ganz nebenbei sagt sein Bericht, der am Ende rauskommt, mit absoluter Präzision die Niederlage Frankreichs voraus. Also Deutschland fällt ja dann irgendwann in Frankreich ein, wie ihr euch vielleicht aus dem Geschichtsunterricht erinnern könnt. Und er sagt es hier in seinem Bericht voraus. Boah. Also er kann offensichtlich auch was. So, er ist nicht ganz auf den Kopf gefallen. Bevor er jetzt aber die Informationen, die er zusammengetragen hat, an die Deutschen weitergibt, spricht er bei einem Botschaftsdinner den Sekretär der britischen Botschaft an. Und große Überraschung, die Engländer zeigen sich sehr interessiert an einer Kopie von diesem Bericht. Lange Rede, kurzer Sinn. Popov gibt den Bericht sowohl an Deutschland als auch an England weiter. Okay. Und erntet großes Lob von beiden Seiten. Okay. In Deutschland ist die Stimmung in jener Zeit, wir sind immer noch im Jahr 1940, eigentlich ziemlich klar. Alle glauben fest daran, dass Hitler nach dem Frankreich-Feldzug quasi unbesiegbar ist. Mhm. Also es ist große, große Hochstimmung, alle glauben fest an Hitler. Aber ganz kurz nochmal zurück. Das ist ja eigentlich Hochverrat, was er gemacht hat. Wieso? Naja, wenn er für die Deutschen arbeitet und den Briten quasi militärische Informationen zukommen lässt. Er arbeitet ja zu der Zeit weder für die Deutschen noch für die Briten. Er ist Jugoslawe. Aber er hat doch quasi... Er hat seinem Freund einen Gefallen getan. Aber nicht offiziell. Nicht offiziell. Ah, okay. Er hat, verstanden. Er hat quasi, ja, okay. Ich habe gesagt, er hat den Deutschen den Bericht zukommen lassen. Er hat den natürlich an Jepsen gegeben. Ah, okay. Gut. Aber ich wollte gerade sagen, eher wichtiger, aus... Wichtiger Punkt, du hast vollkommen recht. Eher aus jugoslawischer Sicht wäre das Ganze ja Hochverrat, überhaupt für ein anderes Land sowas zu tun. Also ich möchte euch gar nicht zu viel andeuten zu dem Zeitpunkt, aber ihr werdet schon noch dahinter kommen. Okay. Der Groschen wird noch fallen. Er ist eigentlich ein Alien. Ich bin mega gespannt. Für Johnny Jepsen ist diese Hochstimmung in Deutschland ziemlich prekär, denn er muss extrem aufpassen, dass er nicht aus Versehen seine wahren Gefühle gegenüber dem Führer ausplaudert. Also er ist noch immer ideologisch eigentlich gegen die Nazis, aber er ist jetzt halt in der Zwickmühle und er muss da irgendwie jetzt irgendwie mitziehen. Um über alle Zweifel erhaben zu sein bei seinen deutschen Abwehrfreunden, stellt er dem deutschen Major Münzinger den Mann vor, der kürzlich diesen ausgezeichneten Bericht über Frankreich verfasst hat. Mhm. Das Problem ist nur, dass er dem Mann, also Popov, davon erstmal gar nichts erzählt. Es kommt also zu einem Überraschungstreffen, zumindest für Popov. Und da wird er so ein bisschen von diesem Münzinger überrumpelt, der darauf rumreitet, wie gut die Arbeit war, die er geleistet hat und wie sehr man eigentlich in der Abwehr einen brauchen kann, der einen so guten Blick fürs Wesentliche hat. Hey, was denkst du, wenn ich mitgebracht habe zum Essen? Es ist ein Nazi! Und man könnte wirklich jemanden gebrauchen wie Duschko, jemand, der so gute Kontakte hat in die ganze Welt. Also der ist, der hat über seinen Vater gute Kontakte und als Anwalt und überhaupt ist er sehr gut vernetzt. Und noch dazu ist er ein liberaler Jugoslawe, den man jetzt nicht mit Deutschland in Bezug bringt. Und die Geschichte mit Freiburg in den Akten lässt ihn ja nach außen sowieso nicht danach aussehen, als würde er mit den Deutschen sympathisieren. Aber er hat ja jetzt schon bewiesen, dass er mit den Deutschen sympathisiert und das macht ihn eigentlich zum perfekten deutschen Spion. Könnt ihr mir folgen? Ja, ist klar. Es ist kompliziert. Ja, sagte ich das schon? Popov fühlt sich von diesem Treffen komplett überrumpelt und auch von seinem Freund so ein bisschen vorgeführt und ist auch ein bisschen sauer. Das ist ein bisschen wie bei Indiana Jones 3, wo der Indy quasi nach Berlin fährt und hier Bücherverbrennung ist und auf einmal steht er direkt vor Adolf Hitler. Und der ihm dann der aber... Der ihm dann das Buch signiert. Genau, das Buch signieren lässt. Wo dann aber die Unterschrift für den Passierschein drinsteckt. Das kann sein. Das ist zumindest im Computerspiel so. Ah. Das ist eine Möglichkeit, dass du durch die ganzen Grenzen dann nachher durchkommst. Kann ich euer Nerd-Duell mal kurz unterbrechen? Jepsen sagt daraufhin, ich benutze dich wie eine Schachfigur. Es ist mir scheußlich, aber anders kann ich nicht überleben. Wow. Und nach einer Pause fügt er in verschwörerischem Tonfall hinzu, die beste Gelegenheit, einen Gegner zu besiegen, ist, ihn zu unterwandern. Okay. Ich habe das mega Game of Thrones Feeling gerade. Littlefinger. Die drei kleinen Nazi-Strolche. I told you not to trust me. Popov muss sich aber nicht sofort entscheiden. Und was er macht ist, er fährt am nächsten Tag umgehend zur britischen Botschaft und lässt sich dort als Spion anheuern. Und damit ist der Held dieser kleinen Geschichte nun offiziell Doppelagent. Also er entscheidet sich dann natürlich, er erzählt den Engländern davon und die sagen, ja, super Idee, lass dich doch von den Deutschen anheuern. Der okay. Popov ist der am Anfang die ganzen Mädels auch gepopovt hat, oder? Genau. Das ist die Origin Story von James Bond? Ganz genau. What? Jetzt was? Also ich komme später noch im also, Detail drauf. Das so auf aber, der Figur aber nein, von dem... Das kann man jetzt. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, der Einflüsse auch für die Figur von James Bond listet und der kommt auf 15 Namen. Und Popov ist einer davon. Okay. Aber ihr werdet schon, wir werden da noch mal drauf zurückkommen, ja. Versprich's euch. Ich hoffe, es gibt bald einen neuen James Bond, wo wieder mal ein bisschen so die Alt-Right-Typen oder sowas geärgert werden. Das wäre mal was. Also, er ist damit jetzt offiziell Doppelagent. Auf der einen Seite natürlich für die deutsche Abwehr und auf der anderen Seite für den MI5, das ist der englische Inlandsgeheimdienst, aber auch für den MI6, das ist der englische Auslandsgeheimdienst. Warum eigentlich 5 und 6? Das kann ich dir nicht genau sagen. Für was steht MI? Dafür bist du nicht classified. Aha. Genau, du hast keine, Weißes, ich könnte es dir sagen, aber ich müsste dich danach leider draußen. Ist MI Ministry of Intelligence? Oder? Ja, irgendwie sowas. Military Intelligence oder irgendwie sowas. Vielleicht sind die einfach durchnummeriert und dann sozusagen. Das ist jetzt fast peinlich, dass ich das nicht parat habe. Ist die 5 innen und die 6 außen. Das wäre so geil, wenn die Erklärung einfach, wer weiß, besser klingt. Sehr genau. Gut. Weil doof klingt einfach. Ja. Ja, aber das ist doch auch, wenn wir schon beim Thema sind, James Bond, warum 007? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst einfach sagen, das ist Agent 7. Das klingt nicht so cool. Das ist die, oh Gott, das hat irgendwas mit einer Telefonnummer zu tun. Das habe ich wiederum irgendwo gelesen, warum 007. Aber da gibt es auch verschiedene Theorien dazu. Mir fällt gerade an, dass Ned Stark 006 ist. Zufall? Vielleicht. Wer weiß. Okay. War James Bond eigentlich, war doch kein Doppelagent eigentlich. Wie kommst du auf James Bond? Nein, aber mein Hirn funktioniert so, ich habe einfach den Schluss gezogen. Also, Popov schiebt jetzt wirtschaftliche Verpflichtungen vor, um im Auftrag von beiden Seiten bald nach London reisen zu können. Die Deutschen statten ihn dafür mit Geld, Geheimtinte und einem Fragebogen aus, der in den kommenden Wochen und Monaten mit Informationen befüllt werden soll. Wie zufrieden sind Sie mit dem Führer? A, sehr zufrieden, B, sehr zufrieden, D, außerordentlich zufrieden. Genau, aber ich finde Geheimtinte finde ich so schön. Ja, lag im Yps halt bei, das sie gerade noch da hatten. Hier, Yps-Heft. Und einen Decknamen bekommt er auch. Ivan. Wow. Wow. Okay. Das ist so platt. Ivan. Wo ist Peter, der Kreative, für unsere Namen? Ja, der hat gerade Keuchhusten. Was nehmen wir denn dann? Ivan, ja, okay. Andere Vorschläge? Nein, keine. Also gut. Machen wir Mittag. Die Engländer unterstützen Popov bei seiner Tarnung und zeigen sich außerdem sehr interessiert für den Inhalt des deutschen Fragebogens. Also so funktioniert es immer, ne? Es gibt dann irgendwie für die Agenten immer irgendwelche Fragebogen und das sind dann die Informationen, die sie gezielt zusammentragen müssen. Aha, es ist ein Zufriedenheitsbogen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Führer? Sehr interessant. Und dann müssen die mit Geheimtinte diesen Fragebogen dann ausfinden und dann geht er zurück. Aber was man natürlich aus so einem Fragebogen super ablesen kann, ist, was der eigentlich weiß oder nicht weiß, der die Fragen stellt. Deswegen ist es für England natürlich von unschätzbarem Wert, sowas. Ah, ja? Die wissen, dass Hitler der Führer ist. Aha! Während der stressigen Reisevorbereitung, immerhin muss Popov jetzt zur Deckung ein komplettes Import-Export-Unternehmen irgendwie aus dem Boden stampfen. Also es ist tatsächlich, hat er gut zu tun. Verreckt leider sein BMW. Aber ein Mann seines Standes kann ja problemlos auf einen Chauffeur zurückgreifen vom Herrn Papa. Mit einem Aston Martin? Weiß ich nicht. Das wäre natürlich, es muss eigentlich ein Aston Martin sein. Jetzt stellt sich raus, dass dieser Chauffeur von den Deutschen bezahlt wird, um ihn auszuspionieren. Und seine vielen Besuche in der englischen Botschaft erregen ganz bestimmt den Verdacht. Mm. Jetzt, glücklicherweise war der Chauffeur auch Doppelagent. Nee, glücklicherweise musste der Chauffeur an Jepsen berichten. Jepsen warnt seinen Freund und Popov kann über Jepsen eine beschönigte Version dieses Berichts an die Deutschen weiterleiten. Jetzt hat er aber noch das Problem, dass der Chauffeur ja trotzdem da ist und vielleicht das ausplaudern könnte. Also holt er sich Rat bei seinem Bruder Ivo, wie man denn den Chauffeur am besten zum Schweigen bringen könnte. Jetzt diskutieren die ein bisschen und überlegen, ob man ihn wohl bezahlen kann. Aber wenn jemand schon so korrupt ist, dann muss nur einer kommen, der mehr zahlt. Und Ivo ist Arzt und hat beste Kontakte zu allerlei fragwürdigen Gesindel. Ich dachte zu Arsen. Arsenik. Nee, ich glaube glaub in dem Fall eher Blei. Denn nur ein paar Stunden später wird der korrupte Chauffeur augenscheinlich bei einem schiefgegangenen Einbruch auf dem Frachtenbahnhof erschossen. Kurz darauf tritt Duschko die Reise nach London an, das dieser Tage unter einem steten deutschen Bombenhagel liegt. Der gefürchtete Blitz lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Ich verlinke hier an der Stelle auch mal gerne eine Karte von den Einschlagstellen der deutschen Bomben auf London. Ich weiß nicht, wollt ihr mal kurz rumkommen? Soll ich euch die mal kurz zeigen? Erzählt uns doch, das ist doch viel besser für die Hörerinnen und Hörer. Es ist quasi alles rot. Du rufst eine Karte von London auf und da sind kleine rote Punkte an den Stellen, wo die Bomben eingeschlagen sind. Es ist echt Wahnsinn. Es ist halt komplett bombardiert. Also in dieser Geschichte kommen die immer wieder zurück nach London und quartieren sich dann irgendwo ein und draußen wird halt weiter bombardiert. Also ich verstehe nicht, wie das überhaupt irgendwie überleben kann. Wie man da irgendwie in der Stadt. Ist ja auch nicht so, dass die irgendwie kleine Böller verbleiben kann. Nein. Kleine Böller runtergeschmissen haben. Also ich meine, das hört man so und ja, da wird die Stadt bombardiert und das mussten sie alles neu. Aber wenn man sieht tatsächlich auf so einer Karte, wo diese Bomben überall. Ich bin komplett fassungslos. Und sprachlos. Podcast bildet. Bildet. Das sollten wir auch voll rausschneiden. Volle Alliteration. Ich schneide es so raus und hau das ab und zu mal immer wieder an. Podcast bildet. Bildet. Wirst den Puschen zu Boden. Seine erste Nacht im Savoy und im Blitz wird Popov wohl lange im Gedächtnis bleiben. Überall schlagen die Bomben ein und die englischen Flakgeschütze zeichnen fortlaufend leuchtende Spuren auf den Nachthimmel. Es ist absolut schrecklich und gleichzeitig wahnsinnig aufregend. Zum Glück ist die englische Gelassenheit sehr ansteckend. Popov ist froh, für ein Volk zu arbeiten, das sich angesichts des Horrors fallender Bomben nicht von Dinnerpartys und belanglosen Konversationen abhalten lässt. Es gab zur Kriegszeit einen Witz in Großbritannien und der ging ungefähr so, ja, so ein älteres Ehepaar geht, nachdem Bombenalarm, sozusagen die Sirenen losgehen, Richtung Luftschutzkeller. Plötzlich dreht sie nochmal um und immer, ja, was holst du denn jetzt, warum drehst du denn um? Ja, ich brauche mein Gebiss. Ja, aber die Bomben, die Deutschen, die werfen jetzt Bomben. Ja, was denkst du denn, was sie sonst werfen? Sandwiches? Das ist so ein alter Witz aus Kriegszeit und ich glaube, es ist sehr bezeichnend für den britischen Umgang da zu der Zeit. Das glaube ich auch. Mega witzig übrigens. Ja. Sophisticated. Hey, lese mal alte Witze durch. Es gibt Witzaufzeichnungen und Witzbücher von 1600 noch was. Das glaubt man gar nicht, dass Humor sich so derart weiterentwickelt oder verändert. Nicht weiterentwickelt unbedingt, vielleicht auch zurückentwickelt, aber so verändert. Ich selber gar nicht mal sage. Es sind sogar noch, dass du, also ich finde schon, dass du oft die Pointen noch erkennen kannst, aber das ist dann halt ein Iberer und ein Syrer gehen in eine Bar und du denkst so, ja, irgendwie, hä? Was sind die Klischees über die oder so? Und damals hat man dann halt über irgendwelche Klischees noch gelacht, die man heute in der Form nicht mehr kennt. Genau, da habe ich gerade hier zum Iberer und Syrer, habe ich hier noch einen Jugoslawen. Habe ich zufällig einen Witz noch vorbereitet. In der Schublade. Unser Jugoslawe ist sehr angetan von dieser Einstellung und gleichzeitig ist dieser Bombenhagel auch sowas wie seine Feuertaufe. Denn er ist jetzt unmittelbar Zeuge des legalisierten Mordes geworden und kennt jetzt einfach auch innerlich keine Grenzen mehr, keine Reue mehr. Er hat sich spätestens in dieser Nacht entschlossen, dass das jetzt hier der Krieg für ihn, was das bedeutet, also was das für Konsequenzen haben kann. Ich meine, Ich finde es interessant, weil er hat ja vorher schon einen aus dem Weg geräumt oder räumen lassen. Aber das hat, glaube ich, hauptsächlich sein Bruder für ihn getan, ohne dass er wirklich genau wusste, was da passiert. Mhm. Und jetzt hat er für sich den Entschluss gefasst, okay, es ist Krieg und es gibt einfach keine Regeln. Und an die Bomben würde er sich eigentlich auch ganz schnell gewöhnen. Das ist das, was ich gerade meinte, was ich so verwunderlich finde, dass wow. man dann da einfach in dieser Stadt hin und her geht, man trifft sich, man macht hier, man geht seiner Geheimdienstarbeit nach, so, als wäre nichts. Ja. Um dich herum überall fliegen die Bomben. Später in der Stadt wird sogar das Savoy von einer dieser Bomben getroffen, in dem Popov übernachtet. Und das veranlasst ihn lediglich dazu, aufzuwachen, ein paar Steinchen und Scherben und Staub von seiner Bettdecke zu wischen und sich umzudrehen und weiterzuschlafen. Wow. Also, full disclosure, er ist an dem Abend schwerst betrunken. Und aber es kommt auch irgendwie jemand rein und sagt, hey, Popov hier, wir müssen irgendwie Bombe und Hotel getroffen. Und er schickt ihn raus und dreht sich rum und schläft weiter. Lass mal stecken. Merke, entweder britische Gelassenheit oder große Mengen Alkohol. Genau, es kommt aufs Gleiche raus, glaube ich. Ich glaube, die Kombination aus beiden ist sehr spaßig. Jetzt geht es aber, sich das Vertrauen der Briten zu verdienen. Also er hat sich ja jetzt zwar anheuern lassen, aber es heißt jetzt noch lange nicht, dass die auch ihm, ich meine, da kommt irgendein Jugoslawe daher, ne? Weiß man ja auch nicht, was man mit dem anstellen soll. Also wird er ständig erstmal befragt von verschiedenen Instanzen und er kann aber jetzt schon mit Informationen punkten, die er zum Beispiel von Johnny oder auch von dem Treffen mit Münzinger so nebenbei mit aufgeschnappt hat. Wie zum Beispiel, dass die Operation Seelöwe, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist die geplante Invasion Englands. Und er hat jetzt da so nebenbei schon mitbekommen, dass die eigentlich abgeblasen wurde. Und das wissen die Engländer aber gar nicht. Also das ist für die eine sehr, sehr wertvolle neue Information. Und so kann er sich eigentlich recht schnell beweisen. Und er kriegt dann auch von den Engländern einen Decknamen, Scout. Und er wird dem sogenannten Double Cross oder Doppelkreuz-Komitee unterstellt, also dem XX-Komitee. Scout nicht ein ziemlich komischer Deckname für einen Spion? Spy. Du meinst, man könnte ihn auch Spy nennen? Ja. Okay. Stimmt eigentlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mega offensichtlich. Ja. Das Ivan viel besser. Ja, eigentlich schon. Ivan ziemlich clever sogar. Und vor allem fällt sich auch auf, wenn so ein Jugoslawe einen englischen Namen hat. Ich glaube aber, dass das Konzept mit den Decknamen einfach anders funktioniert. Dass das eher so der interne Codename ist, der nur so intern verwendet wird. Und bei den Deutschen ist es eher so, okay, du heißt ab sofort Ivan. Der mit dem Wolf tanzt. Ivan, der mit dem Wolf tanzt? Was? Der mit dem polnischen Bären tanzt. Ach so, der. Also er wird dem XX-Komitee unterstellt und es ist eine Einheit von Doppelagenten unter JC Masterman. Und was für ein männlicher Name. Und das Doppel-X-Kommando? Also ja, ja. Kommt da das Triple-X-Kommando irgendwann raus? Nee, aber dieser JC Masterman, der heißt nicht wirklich so. Doch. Der Spuddyman. Der Spuddy Masterman. Ja. Der und Actionheld. Nein, der wird Autor. Nee, der wird später maßgeblich an der Veröffentlichung vieler, vieler Geheimdienstinformationen, also weit nach dem Krieg, irgendwann in den 70er Jahren, wird er lange, lange darauf hinarbeiten, das öffentlich zu machen. Und nur deswegen wissen wir heute überhaupt solche Details über solche, wie solche Doppelagenten überhaupt gearbeitet haben oder wie Geheimdienstarbeit im Zweiten Weltkrieg überhaupt funktioniert hat. Das also, finde ich eh was eigentlich erstaunlich ist, dass, oder ich habe das Gefühl, dass da aus der Vergangenheit wahnsinnig wenig veröffentlicht und bekannt ist über die Arbeit von Geheimdiensten. Ja, es hat auch wahnsinnig lange gedauert und ich meine, viele der Beteiligten waren dann auch einfach nicht mehr da, so, die darüber hätten groß berichten können. Dazu immer eine kurze Frage. Die Kennedy-Akten sollen noch dieses Jahr geöffnet werden, oder? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine sehr interessante Frage. Aber erinnere mich daran, dass ich bei der nächsten Bonusfolge als erstes John F. Kennedy antworten werde. So funktioniert nämlich mein Gehirn. Wie ein Elefant. Also, unser Ivan Scout Duschko lernt jetzt C kennen, also C, der Buchstabe C, ja. Der Chef von MI6, der eigentlich Menzies heißt, aber anders als in dem bekannten Agentenfilm, den ihr gerade ja schon diskutiert habt, wird der Posten intern immer nur mit C abgekürzt und nicht mit M. Ah. Ich finde es aber schon mal super cool, dass es tatsächlich ein einzelner Buchstabe ist. Ja. Und das bezieht sich, glaube ich, auf den ersten Chef von MI6, der irgendwie was mit C im Namen hieß. Und seitdem heißen alle Chefs vom MI6. Darf ich noch was Nerdiges sagen? Kennt ihr die Folge, wo Homer seinen Middle Name rausfinden will? Natürlich. Und am Schluss kommt raus, dass er wirklich einfach Jay heißt. Aber J-A-Y, also ja, ausgeschrieben. Genau. Genau. Jay Simpson. Ja. Am Schluss. Es ist gar nicht die Abkürzung. J steht für gar nichts. Es steht wirklich für Jay. Und ja. Der Chef der Comicfiguren Clever und Smart, die auch so durchgeknallte Geheimagenten sind, heißt einfach Mr. L. Das ist ein spanischer Comic, ist dir das bewusst? Ja. Heute habt ihr es aber hier mit dem, weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, ey, weißt du eigentlich? Not better! Also, der C. Statt. War das immer mal ganz kurz, war das die Melodie von Mortal Kombat? Ja. Geil. Also jetzt ihr Freaks. Beste Folge. Also, der C schärft seinem Neuzugang ein, wie wichtig das Doppelspiel sein wird, denn er ist überzeugt davon, dass Englands Militär den Deutschen eigentlich nichts entgegensetzen kann. Umso wichtiger ist es für ihn, Leute in der deutschen Abwehr zu haben, die gegebenenfalls Kontakt für Verhandlungen herstellen können. Also das sieht er als Hauptzweck seiner Einheit an. Popovs erste Gehversuche als Doppelkreuzagent führen ihn alsbald nach Lissabon, mitten in einen der wichtigsten deutschen Abwehrposten in Europa. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht, dass die Deutschen in Portugal so stark vertreten waren. Der deutsche Geheimdienst offensichtlich. In Portugal? Ja. Lissabon? Krass. Okay. Das war mir komplett neu. Und dort lernt Ivan seinen Führungsoffizier kennen, den Major Ludwig von Karsthoff. Okay. Und das Kennenlernen läuft in dem Fall so. Aus einer Telefonzelle ruft Popov einen Herrn Karl Schmidt an und richtet ihm Grüße von seinem Vetter aus Stuttgart aus. Daraufhin wartet er 10 Minuten, bis das Telefon wieder klingelt und Herr Schmidt ihm sagt, dass er ihn gerne persönlich zu einer bestimmten Uhrzeit treffen würde. Ganz kurze Frage. Das Ganze hat in Lissabon stattgefunden, ja, was du gerade erzählst. Ja. Eine Stunde früher als diese Uhrzeit trifft Popov dann am genannten Ort auf eine hübsche Frau, die ihm geheimnisvoll zuzwinkert. Er folgt ihr um einige Ecken zu einem Wagen, der bereits mit offener Tür und laufendem Motor wartet. Dort steigt er ein und versteckt sich im Fußraum, um dann nach einer kurzen Fahrt in von Karsthoffs Garage wieder aussteigen zu dürfen. Das klingt ziemlich nach einem Agentenfilm. Das ist mega absurd. Das ist so alle Klischees erfüllt, die es nur gibt. Das ist super. Und dann muss er noch einen Kaktus und einen alten Hering dabei haben. Auch ansonsten verläuft Popovs Aufenthalt in Lissabon ziemlich agentenmäßig, denn sein Zimmer wird mehrmals durchsucht. Er schläft mit lauter Frauen. Und abends, schön, dass du es ansprichst, Philipp, ja. Abends, als er aus der Dusche kommt, liegt plötzlich die schöne Ilona in seinem Bett. Ist es die, die ihn am zugezwinkert hat? Nein, aber Ilona stellt auffällig viele Fragen. Also es läuft mit Ilona, es läuft so. Es ist echt zu viele Klischees. Ja, irgendwo müssen die ja herkommen. Ja, klar. Also Ilona ist eine Dame, die ihm irgendwann mal beim Abendessen in seinem Hotel auffällt. Über mehrere Tage hinweg und die sich aber immer mit irgendwie anderen Männern unterhält und er kommt eigentlich nicht mit ihr ins Gespräch. Es ist James Bond einfach. Bis er an einem Abend mit ihr im Aufzug steht und er sagt dann ganz auffällig zum Liftboy, Zimmer 26. Ja, und dann fährt er da hoch und dann geht er in sein Zimmer, lässt aber die Tür offen stehen und geht duschen. Und als er wieder rauskommt, liegt sie dann in seinem Bett. Hat es eine Figur, über die wir eine vorherige A-Folge hatten, ja auch so gemacht? Eine Figur, über die wir eine vorherige Erfahrung. Jetzt hast du mich verloren. Ich kann dir nicht folgen. Die Person hat Lebenspartner im Fahrstuhl kennengelernt. Deswegen kann man mit mir auch nicht A spielen, weil ich nicht mal jetzt mehr mich dran erinnern kann. Kurt Cobain? Ist es Kurt Cobain? Aber ist es eine Edelprostituierte? Nein, das ist eine. Also er findet am nächsten Tag dann raus, dass sie. Also sie stellt einfach völlig absurde Fragen und ihm ist sofort klar, was da läuft. Und von Karsthoff bestätigt ihm am nächsten Tag, die Ilona ist von den Deutschen geschickt, allerdings von einer anderen Abteilung der Abwehr, von der Abwehr 3. Und die ist beauftragt, um einfach zu testen, was er erzählt in so einer Situation. Also sie würde sich dann auch, nachdem sie die ganzen... Ist Quality Assurance quasi. Genau. Also, sie stellt lauter Fragen, er bindet ihr den Mega-Bären auf, woraufhin sie merkt, dass sie ihr Mega-Bären aufbindet und plötzlich ist sie überhaupt nicht mehr so irgendwie ihm zugetan, sagt dann aber so nachdem er irgendwie seine Fragen alle irgendwie beantwortet hat, so quasi jetzt kannst du noch über mich drüber und er lehnt dann aber ganz gentleman dankend ab. So, also das ist so schon eine Professionelle an der Stelle. Ja. Ich frag mich gerade, wie viele Frauen in der Geschichte jemals gesagt haben, jetzt kannst du noch über mich drüber. Wirklich der genaue Wortlaut, das würde mich interessieren. Aber ich sage euch ja, alles ganz agentenmäßig. Agentmäßig, also James Bond-mäßig wäre, wenn er sie jetzt irgendwie verführen würde noch. sie dann überläuft und am nächsten Tag aber tot aufgefunden wird. Also der klassische James Bond, Sean Connery, hätte nicht gesagt, nein, danke, Gentleman-mäßig. Weil das, wenn ihr euch mal anschaut, ich erinnere mich an Gespräche mit meiner guten Freundin Kerstin, die früher James Bond geliebt hat als Kind. Und irgendwann, als sie ein bisschen älter wurde, hat sie gemerkt, was für ein sexistisches Schwein es eigentlich ist. Oh ja. Echt? So den ganzen alten 60-Jahre-Film, weil der hätte nicht Nein gesagt, sondern ja, dann dreh dich halt um und ich mach trotzdem. Also ich muss euch jetzt auch an der, vielleicht passt es an der Stelle gut, die meisten Informationen habe ich aus seiner Biografie. Also das aus einem Softporno. Das vielleicht, um das einzuordnen. Also wow. Vielleicht hat er auch das dann angenommen und sie weggeschickt und das später für, es liest sich vielleicht schöner empfunden, wenn er sie kann, möchte ich jetzt niemandem was unterstellen. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Möchte ich jetzt nichts unterstellen, aber es gibt durchaus auch, das sage ich euch später. Wieder zurück in England muss Popov den Anschein eines deutschen Agenten wahren und auf Erkundungsmissionen gehen, um die angeforderten Informationen zu sammeln. Bratwurst, ja, Kraut, Bratwurst. Freilich wird er immer begleitet von seinem britischen Führungsoffizier oder einem anderen MI5-Vertreter. Die bestimmen nämlich sehr, sehr genau, was Popov weitergeben darf und was nicht und an welchen Stellen er sich vielleicht etwas ausdenken muss. Könnt ihr mal jetzt aufhören, hier wie zwei Schuljungs in euch reinzukichern? Bratwurst, Kraut. Das ist ein Käse. Volksmusik. Hart. Contenance, bitte, die Herren. Das ist kein deutsches Wort. Stimmt. Aber er spricht fließend Französisch, hast du das vergessen? Sicherlich. Also, sich Dinge zu merken, ist für Popovs fotografisches Gedächtnis überhaupt gar kein Problem und er muss viel mehr Zeit darauf verwenden, das wieder zu vergessen, was er eigentlich gar nicht hätte gesehen haben dürfen. Deswegen trinkt er auch so gern. Möglich. Willkommen in meinem Leben. Möglich. Und er hat auch das Lied davon, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Kommt das aus, nee. Also, meistens verbringt er die Zeit, die er für das fiktive Ausspionieren von fiktiven militären Einrichtungen bräuchte. Ich sag ja, heute wird's kompliziert. Verbringt er ganz real im Bett mit einer Frau oder aber in einem Pub. Auf einer Mission in Schottland zum Beispiel erklärt ihm sein Führungsoffizier ein uraltes schottisches Gesetz, das besagt, dass man, um sonntags etwas zu trinken, mindestens 5 Meilen zurücklegen müsse. Und zufälligerweise ist das exakt der Abstand zwischen den meisten Pubs. Ah. Jetzt haben wir so viel rausgeschnitten dazwischen, dass ihr den Satz vorher schon wieder vergessen hattet. Aber ist es tatsächlich ein, ich meine, das klingt jetzt eher noch Brauchtum als echt gelebtem Gesetz, aber was hat das für einen Hintergrund oder Sinn? Ich weiß es nicht, aber es gibt eine interessante lokale Auslegung dieses Gesetzes, die sagt, dass man alle 5 Meilen halten und einen heben muss. Ja, das glaube ich nämlich schon viel mehr. Zitat Popov. Für mich zählen die letzten 20 Meilen jener Fahrt rückblickend zu den abenteuerlichsten Husarenstreichen meiner Tätigkeit während des Kriegs. Ein Husarenstreich. Und vermutlich bezieht er sich darauf, dass er im Suff hart über die Nazis abgeledert hat. Was ihm natürlich wieder Pluspunkte in Sachen Loyalität bei seinen neuen englischen Freunden einbringt. Also es läuft gut für ihn in England. Über Wochen und Monate hinweg füttert Popov die deutsche Abwehr mit Halbwahrheiten und Falschinformationen. Zum Beispiel über Flugplatzattrappen, um etwa die Bombardierung in unbewohnte Gebiete zu lenken. Jetzt ist aber so, dass ein guter Spion auch immer ein bisschen Wahrheit mit in seine Falschinformationen einstreut. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwann glaubt es ja keiner mehr. Genau, damit man das mit Material im Zweifelsfall auch überprüfen kann und das irgendwie dem standhält. Und Ivan ist, by the way, ein sehr, sehr guter Spion. Ein Beispiel. Einmal reicht Popov echte Dokumente an von Castorf weiter, die von 30.000 ausgelieferten Panzerbüchsen für die britischen Truppen sprechen. Was der Bericht aber verschweigt, ist, dass die zugehörige Munition nicht mal für ein Übungsschießen reicht. Also so ungefähr. Oh Mann. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Kleine Details, die fehlen. Die Deutschen sind außer sich vor Freude über Popovs Materiallieferung und die Engländer sind so zufrieden mit ihrem Neuzugang, dass sie ihm fast völlig freie Hand bei der Ausgestaltung seiner Missionen lassen. Und jetzt kommt auch immer wieder dazu, dass er von den Deutschen halt Dinge aufschnappt über das deutsche, also jetzt gar nicht so richtig Militärinformationen, sondern einfach über die Art und Weise, wie der deutsche Geheimdienst arbeitet. Und dass er immer wieder die Codes und die Verfahrensweiten und so weiter gibt. Und das ist eigentlich noch viel wertvoller für die Engländer, weil darauf kannst du ja noch viel mehr daraus kannst du ja noch viel mehr Informationen ziehen. Da habe ich noch ein Beispiel für euch. Will Castorf Popov in Lissabon sehen? bekommt er einen Anruf von einer Frau, die sich für die vergangene Nacht entschuldigt. Dann muss Popov am nächsten Abend in ein Casino gehen, wo er von Karstoffs Sekretärin mit Sätzen am Casinotisch Treffpunkt und Uhrzeit signalisiert. Auch nach Casinotisch? Mit Zahlen setzt sie das Datum und mit 0 oder 36 einen von zwei möglichen Orten und so weiter und so weiter. Darfst du wirklich auf die 0 setzen? Ich dachte immer, das wäre die Bank reserviert. Nee, das ist reserviert, damit die Bank auch immer, also das ist, nee, wie, ich weiß, muss es ist sagen, zum Beispiel ist weder um Chance, rot noch schwarz. Genau, es ist um die Chance der Bank quasi so zu manipulieren, dass die Bank auf lange Sicht immer gewinnt. Deswegen gibt es die 0. Aber du kannst natürlich immer auf die 0 setzen. Ja. Als Zahl, auf die Zahlen kannst du immer auf die 0 setzen. Aber wird die dann als gerade oder ungerade gezählt? Oder die zählt, glaube ich, außer wenn du auf die Zahl selbst setzt? Na, das ist ja das. Sonst hättest du ja 50-50 und damit wäre es ja fair. Aber da die 0 immer das Spiel zugunsten der Bank verändert, weil außer die Chancen, wenn du genau auf die 0 gesetzt hast. Nee, ja, die Chancen sind dann nämlich nicht mehr 50-50, sondern sie sind immer, keine Ahnung, eins mehr für die Bank quasi, ein kleiner Prozentsatz mehr. Ich kann es jetzt nicht im Kopf schnell ausrechnen. Stimmt natürlich, weil du, ja. Es gibt immer noch eine dritte Option. Ja, es gibt eine fast 50-50-Chance, aber noch eine dritte Option, die natürlich zu der Chance der Bank dazu gezählt wird. Genau. Also bleiben dir, keine Ahnung, 49% irgendwas als Chance übrig oder 48 oder wie gesagt, das ist mir jetzt zu kompliziert, das im Kopf zu rechnen, aber die Bank hat immer ein kleines bisschen mehr als 50-50. Ja, und das stimmt. Und wenn du natürlich auf eine Zahl sitzt, bekommst du ja das, ich sage jetzt mal N-fache, sind 36? Das 36-fache, ja. Dann bekommst du 36-fache, obwohl es hier 37 Felder sind. Auch da wird die Chance leicht zum Vorteil der Bank verändert. Genau. Hast recht. Ich habe so gerne recht. Es kommt ja nicht oft genug vor. Also, das Doppelleben von Popov, ich meine, eigentlich ist es ein Trippelleben, weil seine Tarnung gehört ja auch noch irgendwie dazu. Also die ja fast schon zur Tarnung irgendwie noch. Eigentlich ist er ja auch Jugoslawe, das ist ja eigentlich auch nochmal das völlig bizarre. Er ist ja eigentlich ein jugoslawischer Geschäftsmann. So. Und so gibt er sich auch in Lissabon und in England aus. Und also es ist wahnsinnig kompliziert. Ja? Also es ist hart und es erfordert wahnsinnig, wahnsinnig viel Konzentration. Und immer wieder findet sich Duschko in Situationen wieder, wo er von irgendwem zu irgendwas befragt wird und aber gar nicht direkt auf diese Situation vorbereitet wurde und ganz schnell improvisieren und sich was ausdenken muss. Ich würde sagen, das ist ein mega geiler Impro-Spieler. Und er macht das wirklich, er meistert das mit Bravour. Also, aber dabei saufen finde ich halt einfach mega krass. Weil deswegen hat man ja diesen James-Bond-Vibe, weil er A, die Frauen am Start hat und B, halt trinkt die ganze Zeit. Ja. Genau. Und eigentlich so viel auf dem Spiel steht. Ja. Und er mausert sich mehr und mehr und mehr zum deutschen Vorzeigeagent. Und als solcher ist er auch einer der ersten, die in das sogenannte Mikropunktverfahren eingeführt werden. Was ist das Mikropunktverfahren? Das ist eine sehr schöne Frage, Philipp. Das ist quasi der Nachfolger der Geheimtinte. Also das ist eine Technik, wie sie wahnsinnig viele Informationen in mikroskopisch kleine Texte verpacken das können, die dann in einem I-Punkt zum Beispiel versteckt werden können. Ah, so, ja. Du kannst deinen Namen doch auf einen Reiskorn schreiben lassen, das ist ungefähr genauso. Noch ein bisschen kleiner, aber das Konzept ist fast ident. Aber das machst du dann nicht mehr händisch oder du brauchst Apparaturen dafür, oder? Nee, da gibt es dann Apparaturen und auch zum Lesen brauchst du zumindest ein Mikroskop und ich meine, um so einen I-Punkt herzustellen, brauchst du schon Apparate, also es ist nicht nur das Verfahren, aber er ist einer der Ersten, der dem davon erzählt wird und dem das demonstriert wird und der das dann später auch einsetzen darf. Ah ja. Deswegen merkt euch das mal, das kommt später nochmal vor. Und was wir auch jetzt schon wieder ganz außer Acht gelassen haben, ist sein guter alter Freund Jepsen. Den gibt's ja auch noch. Den gibt's ja auch noch. Und die beiden wissen ja voneinander, dass sie eigentlich ideologisch auf derselben Wellenlänge liegen. Wellenlänge. Frauen und Nazis, aber die Frauen verführen und die Nazis batschen. Und schnelle Autos. Und Kohle. Und trinken. Was sie aber nie machen, ist offen über dieses ganze Doppelspiel sprechen. Weil sie es selber nicht mehr schneiden. Weil der andere die ganze Zeit das auch macht, aber eigentlich für die Deutschen und für die Engländer alles faked. Genau, also das stelle ich mir, glaube ich, diese Gespräche zwischen den beiden stelle ich mir ziemlich witzig vor. So. Ja, vor allem, du musst dir irgendwas in der Öffentlichkeit sagen, was unverfänglich ist, aber was du dann wieder untereinander kommunizierst auf so einer Kumpelebene, aber auch wieder auf so einer und was denken dann die Geheimdienste-Ebene und noch dazu treffen die sich ja meistens in Lissabon, wo ganz viele Lokalitäten auch einfach von den Deutschen kontrolliert werden, wo Wanzen in irgendwelchen Tischdekorationen sind, in Lokalen und so weiter und wo du halt wirklich auch aufpassen musst, was du sagst. Yeah. Und dann treffen sie sich wieder irgendwo an der Klippe, irgendwo weit außerhalb von irgendwas, wo sie dann eigentlich offen reden könnten. Das wäre mir viel zu stressig. Das ist wahnsinnig stressig. Aber es ist immer so eine Art Elephant in the Room, also es wird nie ausgesprochen. Mhm. Johnny hat jetzt über die Zeit innerhalb der Abwehr wahnsinnig gute Kontakte geknüpft und eigentlich auch sonst überall hin auf die Welt. Also der ist ein sehr guter Netzwerker und er sondiert mittlerweile so ein bisschen die Möglichkeiten, wie man Hitler vielleicht von innen heraus loswerden könnte. Also nicht von Hitler innen heraus, aber halt aus der Abwehr heraus. Weil was ich auch gelernt habe, ist, dass in der Abwehr keineswegs nur Nazis irgendwie waren. Also auch hohe Funktionäre waren jetzt nicht offen den Nazis zugetan, sondern waren mehr so, keine Ahnung, neutral halt oder so, zumindest so wie Jepsen. Mhm. Ihr schaut mich fassungslos an. Verlieben Sie sich beide irgendwann in die gleiche Frau? Nein, aber das wäre eine schöne Wendung. Das wäre eine schöne Wendung. Oder ineinander. Das wäre keine so schöne Wendung, aber wir sind da ja offen heutzutage. Also auch das wäre eine schöne Wendung. Jetzt kriegt das Verhältnis von Popov zur Abwehr so einen kleinen Dämpfer, als er eines Tages in Lissabon einen Verfolger bemerkt. Also der fällt ihm hauptsächlich auf, weil der wirklich, wirklich seinen Job schlecht macht und optisch einfach wahnsinnig aus der Menge sticht. Und es ist total auffällig, immer wenn der in den Raum reinkommt, geht es plötzlich so. Irgendwas ist da komisch. Genau. Und er gibt ihm einfach so für sich einen Spitznamen. Er nennt ihn Onkel Oskar. Und um sich zu versichern, dass er wirklich von dem verfolgt wird, greift er ganz, ganz tief in die Agententrickkiste, steigt in einen Zug, springt kurz vorm Abfahren wieder raus und gleich darauf wieder rein. Also die ganz hohe Agentenkunst. Und natürlich sieht er, dass der andere ihm hinterherläuft und dann weiß er relativ sicher, dass er von ihm beschattet wird. Der doppelte Trickser. Der doppelte Zugtrickser. 2 Tage später hat Popov ein Rendezvous, bei dem er dann vorsätzlich eine Schlägerei anzettelt, um in dem Getümmel seiner Begleitung irgendwelche Dokumente zuzustecken. Mega, also unauffälligste Sache ever, einfach in die Schlägerei anfangen. Aber tatsächlich, da merkt dann niemand mehr drauf, wenn du dann Dokumente rumschiebst. Genau. Und, sehr gut. Doch, Onkel Oskar bemerkt es, denn als Popov dann der Dame mit einigem Abstand folgt, sieht er, wie der Onkel Oskar versucht, sich die Unterlagen anzueignen. Mit einem eingesprungenen Sprint-Dropkick beendet Popov die Verfolgung ein für alle Mal. Boah, der Chuck Norris der Geheimagenten. Also der andere überlebt, aber ich glaube, er verliert tatsächlich ein paar Zähne und irgendwie seine Nase ist auch nicht mehr ganz, wie sie mal war. Stellt sich raus, dass wieder die Abwehr dahinter steckt. Also die offizielle Version ist, dass Oskar nur die wichtigen Unterlagen beschützen wollte. Natürlich. Natürlich. In England baut Popov nun seinen eigenen kleinen Agentenring auf. Er bekommt 2 Subagenten. Die Codenamen Balloon und Gelatine. Aber kurze Frage, wenn er den Typ verprügelt hat, wie kann er dann verargumentieren mit, ich habe geschützt, dass irgendein Typ, den ich ja nicht kenne, irgendwelche Dokumente von mir nimmt. Aber wie argumentiert er, dass er die Dokumente jemand anderem hat zukommen lassen? Also ich an der Stelle möchte ich mal kurz Robin Hood Helden in Strumpfhosen ins Gedächtnis rufen. Das steht halt so im Drehbuch. Okay. Ja. Ja, also es war jetzt auch nicht so, dass dass Popov die Dokumente irgendwie der Dame irgendwie übergeben wollte, sondern er wusste, er wird von dem Typen verfolgt, er wusste, er hat wichtige Dokumente und er hat ihr so weit vertraut, als dass er die ihr mal quasi irgendwie überreicht und dass die kurzzeitig drauf aufpasst und das hat der andere aber, also es war eigentlich mehr oder weniger auch wieder so ein Test, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, also es war nicht so eine explizite Übergabe, sondern, okay, verstanden. Nee, an der Stelle nicht, nee. Verstanden. Dann wäre es aber auch wirklich cool, dann irgendwie mit dieser Schlägerei und so, aber das, vielleicht war es auch so. Ich habe es nicht mehr ganz hundertprozentig im... Egal. Was habe ich gesagt? Gelatine. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Agentenspitzname. Oh ja. Vielleicht nicht ganz so cool. Nicht ganz so cool. Hey, du bist Scout, du bist Ranger und du bist Gelatine. Ja, schön, dass du dich noch an Scout erinnerst. Den legt er jetzt nämlich ab, weil er hat jetzt ja ein Team von 2 Agenten und deswegen kriegt er den neuen Spitznamen Tricycle. Tricycle? Dreirad. Ja, ich weiß. Ja. Aber du, das hatten wir das letzte Mal schon, du weißt, aber vielleicht nicht alle, die zuhören. Natürlich steigt Tricycle kurze Zeit später mit Gelatine in die Kiste, weil Gelatine heißt eigentlich Gerda und mit der läuft sowieso schon länger was, aber das nur am Rande. Und wer kann schon einer Frau widerstehen, die Gerda heißt? Wer kann schon einer Frau widerstehen, die Gelatine heißt? Im Frühjahr 1941, also wir haben jetzt eigentlich relativ viel, es ist relativ viel passiert in dem letzten Jahr. Wenn euch findest das, du ja? Wenn auch euch das so, nur gar nichts. Ja. Kommt es jetzt in Popovs Heimat zum Staatsstreich? Mit einem, das finde ich sehr schön, mit einem Putsch gegen Prinzregent Paul. Mhm. Der Putsch, Paul. Putsch mhm. den Prinzregent Paul. Ja. Ja, schmeiß ihn zu Putsch. Also ich finde es natürlich nicht schön, aber ich fand die Alliteration. Jugoslawien. Das Großreich Jugoslawien. Damals gab es Jugoslawien noch. Ja. Das veranlasst jetzt Hitler aber, die Operation Barbarossa, das ist die Invasion der Sowjetunion, ja. die mal kurz zur Seite zu schieben und stattdessen Jugoslawien zu zerschlagen. Also mhm. weil Hitler hat mit Jugoslawien oder mit dem Prinz Paul einen Pakt geschlossen und die anderen in Jugoslawien waren damit nicht einverstanden und haben gegen ihn geputscht. Und das hat Hitler dann erzürnt, weil die sich nicht an den geschlossenen Pakt natürlich halten wollten. Und deswegen hat er die Jugoslawien zerschlagen, hat nur 12 Tage gedauert, also war ging mal irgendwie ratzfatz. Aber er hat damit wahrscheinlich die Operation Barbarossa versemmelt. Also Militärexperten sind heute davon überzeugt, dass er damit den Blitzkriegssieg über Russland eigentlich verloren hat. Weil er dann diese 12 Tage verloren hat? Weil er da hat? Truppen hingeschickt hat und Truppen bewegt und 12 Tage und überhaupt da. Und dann war Russland halt irgendwie auch vorbereitet, dass halt überhaupt was passiert so. Und wie gesagt, Militärexperten sind heute der Überzeugung, du weißt es ja nicht, aber gehen heute eigentlich davon aus, dass das ihm den Sieg über Russland gekostet hat. Es ist eigentlich, naja, also Moment. Moment. Nur einige Experten meinen das wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es die einhellige Meinung ohne Widerspruch ist. Es gibt nämlich, ohne alle geschichtlichen Ereignisse aufzunehmen, die es da gab, also selbst Napoleon und davor schon haben nämlich damals versucht, Russland einzunehmen und denen ist allen das gleiche Schicksal zuwider gekommen, dass der Winter irgendwann kam und man zu tief im Land drin war. Ja, das ist auch ein sehr guter Aspekt. Der Winter war ja dann auch quasi um 12 Tage verschoben. Also wenn die wirklich dann in einem Rutsch vor dem Winter durch Russland gekommen wären, ich glaube, das ist auch ein Aspekt dieser Annahme, dass das möglicherweise dazu geführt hat, dass Russland eben nicht erobert hat. Das ist nämlich ziemlich beeindruckend. Also gerade bei Napoleon, als der es versucht hat, der ist irgendwie mit 400.000 Mann oder so los. Also es ist wirklich absurd, was der an Franzosen und halt hier zusammengesammelt hat. Und dann ist er, glaube ich, also es ist, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es sind irgendwie 20.000 wieder zurückgekommen oder extrem wenige. Und auf dem Heimweg, wenn das Essen ausgegangen ist, kam es zu Kannibalismus. Oh Gott. Das ist richtig ganz, ganz schlimm. Also das müsst ihr euch mal durchlesen, wie katastrophal der Russlandfeldzug von Napoleon war. Mit einem süffisanten Lächeln, das müsst ihr euch mal durchlesen. Ja, nee, aber ich glaube auch, dass dieser Fakt auch aus der Biografie von Popov stammt und die ist immerhin auch einige Jahre alt. Also vielleicht gibt es mittlerweile auch andere Erkenntnisse. Da will ich jetzt mal nicht zu viel. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen dünnes Eis. Für Popov heißt es jetzt aber, dass er der Abwehr noch mehr Loyalität vorspielen muss als vorher, weil die müssen jetzt natürlich an seiner Loyalität zweifeln. Die haben jetzt gerade seine Heimat platt gemacht. Es kann natürlich sein, dass er da irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten jetzt gegen die Deutschen hegt. Und deswegen muss er sich lange Befragungen durch von Castorf gefallen lassen und er muss Berichte schreiben in Richtung Berlin und überhaupt ist es gerade für ihn so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, steht spitz auf Knopf, ganz so weit geht's nicht, aber er muss zumindest seine Loyalität hinterfragen lassen. Aber Popov wäre ja nicht Popov, wenn das nicht auch an ihm abperlen würde, wie insert irgendeinen blöden Vergleich hier. Ich habe ja ein paar aufgeschrieben, aber die sind mir echt alle zu dumm, die vorzulesen. Wasser von einem Otterfell. Oh. Weil Popov jetzt aber nicht mehr als jugoslawischer Import-Export-Fans hier in London arbeiten kann, verschafft er sich mit seinem Vitamin B einen neuen Deckberuf bei der jugoslawischen Exilregierung und auf Anraten der Deutschen hin einen mit zwingend notwendigen Geschäftsreisen in die USA. Surflehrer. Das ist das, glaube ich, was die jugoslawische Exilregierung als erstes anstellt, ja. Surflehrer. Botschafter. Die richtige Frage an der Stelle wäre gewesen, USA? Warum jetzt gerade USA? USA? Warum jetzt gerade USA? Gute Frage. Danke. Die Agentenzelle in England läuft aus deutscher Sicht ja wie geschmiert. So geschmiert, dass sie auch ohne den Kopf von, also Ivan, also dass sie auch ohne den Kopf von Ivan, ist Quatsch, ne? Dass sie auch ohne Ivan funktionieren könnte. Ohne den Kopf der Zelle, so rum. Das deutsche Agentennetz in den USA hingegen ist komplett marode. Nichts funktioniert, die Leute werden geschnappt wie die Fliegen. Und jetzt plant die Abwehr, einen komplett neuen Agentenring in den USA aufzuziehen. Oh. Einen nach dem Vorbild England, einen nach dem Vorbild Popov. Also sie schneiden ihm die Aufgabe tatsächlich auf den Leib. Und es soll komplett parallel zu den Agenten, die da jetzt schon sind, passieren. Also die sollen nicht irgendwie, der soll es nicht irgendwie Vordermann bringen, sondern er soll es wirklich von null auf neu aufziehen. Die sollen auch nichts voneinander wissen. So, ja, wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass schon die, die dort sind, schon unterwandert sind. Das ist alles komplett korrumpiert und die werden einfach alle festgenommen und er soll es jetzt quasi von null auf nochmal aufziehen. Das klingt ja nach einer interessanten Aufgabe und da kann er ja kaum Nein sagen. Also holt er sich die Unterstützung der Engländer, die Idee, so einen Ring aus Doppelagenten in den USA zu haben, natürlich großartig finden. Und die fädeln es auch ein, dass das FBI im Bilde ist und mitspielt. Und so wird Popov offiziell zum Delegierten des jugoslawischen Informationsministeriums in den USA ernannt. Wow, okay. Bevor er seine Reise aber in die USA antritt, trifft er sich nochmal mit Jepsen. Und der erzählt ihm von einem Auftrag in Italien, wo er für Japan einen Angriff der Briten auf den italienischen Kriegshafen in Tarent untersuchen soll. Okay. Denkt mal kurz darüber nach. Und nach der Werbepause gehen wir drauf ein. Aber Japan, ist Tarent? Japan ist ein deutscher Verbündeter und Tarent ist in Italien ein wichtiger Kriegshafen und der wurde von den Briten quasi ausgehebelt. So ratzfatz. Und jetzt interessiert sich Japan aber sehr stark dafür, wie das genau passiert ist. Ah. Das ist der wichtige Fakt. Popov erinnert sich dabei an den Fragebogen, den er für die USA erhalten hat und in dem wie zufrieden sind Sie mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? In dem auffällig viele Fragen zum Thema Hawaii drin waren. Mögen Sie gerne Toast Hawaii? Essen Sie gerne Pizza Hawaii? Der Erfinder der Pizza Hawaii ist neulich gestorben. Habe ich auch gelesen. War Kanadier. Hey, ist das gerade so mega, ist das gerade die Mega-Hinleitung, ist total kompliziert und es wird ein super das ist eins dieser A-Momente und ihr macht einfach blöde Toastwitze. Ach so, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ein. Sein Codename war Maple Syrup. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Oh. Also, Popov zählt jetzt 1 und 1. Ich weiß nicht, ob ihr 1 und 1 schon zusammengezählt habt. Boah, das ist ja in der Geschichte schon. Er zählt jetzt 1 und 1 zusammen und kommt darauf, dass die Japaner mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Pearl Harbor angreifen werden. Mhm. Und zwar noch vor Jahresende, weil er weiß, dass die Treibstoffreserven im Pazifik einfach nicht länger reichen. Oh. Also er weiß, dass sie angreifen werden, oder er ist sich sehr sicher und er geht sehr stark davon aus, oder er kann den Zeitraum sehr konkret eingrenzen. Und das Monate bevor dem eigentlichen Angriff. Also gute Leistung, finde ich. Die Information ist irgendwie nicht so richtig angekommen am Ende, nach allem, was ich so von Michael Bay gesehen habe. Ist die Frage, ob es dann nicht angekommen ist oder sozusagen an den falschen Stellen falsch bewertet wurde. Darüber können wir gleich noch reden, wenn ihr möchtet. Ich bin gespannt. Er ist jetzt aber noch nicht in den USA. Also er wartet noch auf seinen Überseeflug und er bemerkt, dass er wieder mal beschattet wird. Und zwar hat er in der Situation viel Geld von den Briten schon bekommen für seinen USA-Einsatz und er schlussfolgert, dass er wohl deswegen unter besonderer Beobachtung steht. Und jetzt beschließt er, seinem Beschatter einen kleinen Streich zu spielen. Durch die Briten wiederum oder durch Deutsche? Was? Unter Beobachtung. Also er geht davon aus, dass er von den Engländern beschattet wird und das ist auch so, weil er einfach viel Geld dabei hat. Ja. Und er geht jetzt in ein Casino. Da sitzt an einem Baccarat-Tisch ein prolliger Litauer, der durch seine Spielweise einfach prollt. Ja? Also der hat wahnsinnig viel Geld, mehr als alle anderen. Und ich kenne jetzt die Baccarat-Regeln nicht im Einzelnen, deswegen kann ich euch das nicht so genau erklären. Aber es ist ein Kartenspiel. Und es ist wohl so, dass die Rolle der Bank quasi immer weitergeht und die Bank setzt das Spiellimit fest. Und immer wenn der Litauer dran ist, hebt er dieses Limit auf, sodass theoretisch unbegrenzte Einsätze möglich sind. Und weil er aber halt so viel mehr Geld hat wie alle anderen Anwesenden, kann er das einfach machen. Also kann keiner so viel gegen ihn setzen quasi. Bis natürlich Popov kommt. Und der legt jetzt 40.000 US-Dollar auf den Tisch. Wow, in welchem Jahr? Entspricht heute ungefähr 650.000 US-Dollar. Und setzt die gegen den Litauer. Wie würde man in den USA sagen? Balls of Steel. Genau. Er legt also jetzt ein ganz dickes Bündel Bargeld auf den Tisch und der Verfolger verliert komplett die Farbe aus dem Gesicht. Wow. Aber auch der Litauer fühlt sich ziemlich unwohl. Er hat nicht so viel Geld dabei, logischerweise, und das Casino weigert sich, für ihn zu bürgen. Aber warum fährt jetzt dem Verfolger? Naja, weil der ja auf Geld aufpassen will. Ach, der soll ihn. Ah, okay. Und mit. Also, der Litauer hat nicht genug Geld, das Casino weigert sich und mit gespielter Entrüstung nimmt Popov das Geld wieder an sich. Und er beobachtet, wie der Beschatter die Fassung so langsam wieder erlangt. Und der hat die Komödie höchstwahrscheinlich durchschaut, denn er lächelt ihm dann verschwörerisch zu. Bei dem Beschatter handelt es sich um niemand Geringeren als Ian Fleming. What? Was? Und das finde ich auch den geilsten Punkt an dieser ganzen Story. Das ist echt ein ziemlicher Moment. Also das ist der Autor von James Bond. Genau. Wie geil. Und ich meine, man kann sich diese Szene halt einfach eins das zu eins halt in, wenn ihr Casino Royale irgendwie vor Augen habt, passt da sehr gut dazu. Ja. Krass. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Ich glaube, oder das geht auch aus der Biografie so hervor, dass Ian Fleming mehr oder weniger auf eigene Verantwortung unterwegs war, also ihn irgendwie beschattet hat. Und ich finde es faszinierend. Also das begründet tatsächlich eine Facette von James Bond. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, noch 15 Personen mehr, die da irgendwie mit reinspielen. Und ich empfehle euch ein YouTube-Video zu dem Thema, The Real Life James Bond, und den Wikipedia-Eintrag zu den Inspirationen rund um James Bond. Okay. Sehr, sehr spannend. Der Nörgelvolker, wie wir ihn alle kennen und lieben, netter Spitzname, hat zwar auch gemeint, eine Arbeit über James Bond geschrieben. Dann bin ich mal gespannt, ob er dann am Anfang schon weiß, wer Duschko Popov ist, aber da direkt aufkommt. Kannst du ihn mal fragen. Na, er wird das ja hier hören. Genau. Popovs erste Amtshandlung in den USA ist, ein Konto zu öffnen. Dann kauft er sich ein nagelneues rotes Buick Coupé mit Schiebedach. Damals der letzte heiße Scheiß. Kurze Zeit später mietet er sich ein neu gebautes Penthouse ein. Auch das erste Anbändeln mit Simone Simon, einem bekannten Filmstar und eine alte Flamme Popov, lässt nicht lange auf sich warten. Ich wollte halt wirklich gerade so ein, und dann braucht er noch eine Frau, um alle Klischees zu erfüllen. Und zack, lieferst du es mir. Naja, der muss ja irgendwie den Anschein aufrechterhalten. Ja, er hatte ja irgendwie ein gewisses Image und das gehört ja zu seiner Deckung. Ist es ein Spitzname, ein Codename Simone Simon oder waren ihre Eltern echt gemein? Ich denke mal, es ist ihr Künstlername. Also als Schauspielerin. Ich gehe mal schwer davon aus. Aber überleg mal, du würdest als Geheimagent so eine mega absurde Hintergrundgeschichte bekommen, so ein, du magst total gerne, füg hier einen ganz krassen Fetisch ein und suchst deswegen immer Nachtclubs auf und musst es durchziehen. Und das ist halt so überhaupt nicht und das, was dir gefällt oder so. Und du musst dann dadurch tagsüber in der Fußgängerzone sitzen und so. Ja. Das ist so ganz absurde Situationen und du so, oh Gott. Nee, da hat er offensichtlich bei seiner Tarnung das Große losgezogen. Ja. Dann trifft er sich mit dem lokalen FBI-Chef Foxworth. Nicht ohne Stolz präsentiert er alles, was er über Pearl Harbor in Erfahrung gebracht hat und liefert noch dazu das deutsche Mikropunktverfahren auf dem Silberblatt. Wow. Er ist sich sicher, damit einen Traumstart hingelegt zu haben und sich das Vertrauen der Amerikaner ein für alle Mal gesichert zu haben. Außer sie glauben ihm jetzt vom Anfang an einfach nicht. Aber warum sollten sie auch nicht? Aber Pustekuchen. Nun, sagt Foxworth, das wirkt alles zu präzise, zu lückenlos, um glaubwürdig zu sein. Er hält das Ganze für ein Ablenkungsmanöver. Auch was Popovs Einsatz in New York angeht, kann er nicht wirklich weiterhelfen. Das wurde direkt zwischen London und Washington vereinbart. Also, da haben einfach auch andere Ebenen miteinander gesprochen. Und auch da, glaube ich, knirscht so ein bisschen. Popov hat jetzt also viel mit dem FBI-Chef J. Edgar Hoover zu bereden. Mhm. Aber der lässt ihn erstmal zappeln. Außerdem kriegt er keine Erlaubnis, um nach Hawaii zu reisen, wo er eigentlich ja im Auftrag der Deutschen hinreisen sollte. Oh Mann. Also so viel zum Thema Traumstart. Er ist jetzt ziemlich gefrustet. Ja, er kann nichts tun. Also was macht er? Trinken und Frauenzimmer aufsuchen. Er schnappt sich ein Mädchen, das ihm eigentlich als Deckung nach Hawaii hätte begleiten sollen und fährt mit ihr nach Miami. Doch selbst das wird ihm vermiest. Am Strand wird er von FBI-Agenten darauf hingewiesen, dass er zum Zwecke der Liebelei mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, über eine Staatsgrenze gefahren sei. Das ist ein Verstoß gegen den sogenannten Mann Act und das ist ein schwerwiegendes Bundesverbrechen. Wirklich? Das ist schon ein bisschen kleinlich jetzt. Wirklich? Es ist interessant, dieser Mann Act. Also Trivia an der Stelle. Eigentlich soll der Mann Act verhindern, dass Männer Minderjährige von einem Staat in einen anderen verschleppen, wo sie mit denen was tun könnten, was im ersten Staat eventuell verboten ist. Macht Sinn, weil in den USA gibt es ja unterschiedliche Altersgrenzen. Genau. Und genau deswegen gibt es diesen Mann Act. Ich konnte nicht genau rausfinden, warum das dann auch auf Erwachsene dann angewendet werden konnte oder angewendet werden könnte. Jedenfalls wurde Chuck Berry 1961 auch auf Basis des Mann Acts verurteilt. Das Trivia, sage ich ja. Okay. Popov versucht sich erst mit Beziehungen, die er in den USA ja eigentlich nicht wirklich hat, und dann mit Geld aus der Affäre zu ziehen, muss aber schlussendlich das Mädchen in den Flieger setzen und vorzeitig heimschicken, während er dann mit dem Auto zurück nach New York fährt. Aber damit kommt er durch dann. Also schlimmer ist es dann auch nicht. Naja, er ist ja, an der Stelle ja. Von Miami bis New York. Er fährt ein paar Tage dann mit dem Auto. Sind aber auch ein paar Tage, ich wollte gerade sagen. Und jetzt ist es dann auch soweit, dass er endlich eine Audienz bei Hoover kriegt. Und beide, glaube ich, sind ziemlich angesäuert. Also Popov hat jetzt irgendwie schon ziemlich angefressen, aber Hoover geht auch direkt in dem Treffen auf ihn los und sagt, ich führe die sauberste Polizeiorganisation der Welt und da kommen Sie aus dem Nichts, machen sich binnen 6 Wochen in einer Luxusbude an der Park Avenue breit, treiben es mit Filmstars, brechen ein wichtiges Gesetz und versuchen, meine Beamten zu bestechen. Respekt! Ich sage Ihnen gleich, das passt mir keineswegs. Wenn das eine macht, bin ich das. Und die beiden kappeln sich jetzt so ein bisschen, aber Popov kriegt Hoover nicht so richtig davon überzeugt, dass die Tarnung als reicher Schnösel einfach wichtig ist und dass er auch als Agent von großem Wert für die USA sein kann. Und auch das Thema Pearl Harbor ist irgendwie dringt nicht so richtig durch. Ey, mal ganz ehrlich, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, hättest du gesagt, ey, verzehnfach das Geld für den Typ. Einfach diese Information, wenn die richtig ausgewertet werden würde, hätte es einfach dieses Pearl Harbor, das wir heute einfach wegen diesem Angriff kennen, würdest du heute höchstens kennen, weil da irgendwann mal Urlaub gemacht hat. Aber ich meine, genau, und du kannst ja auch, selbst wenn du an dieser Information zweifelst, kannst du ja trotzdem das mal so halb ernst nehmen. Ja, also du kannst ja, da verlierst du ja nichts dran. Man redet sich mal leicht im Nachhinein. Weil das ist halt der typische Fall von, das ist ja ganz, ganz einfach Fehlinformationen zu streuen. Und das ist halt genau das, ja. Weil ich meine, du musst ein Stück weit, das ist halt einfach auch ein Glücksspiel. Und du musst halt irgendwo eine Intuition haben, weil es sind halt, das ist ja eins der einfachsten Spionage-Möglichkeiten, dass du halt einfach mit Desinformationen spielst. Und deswegen, ja, genau. Klar, wir wissen, dass er recht hatte. Wobei jetzt Popov eigentlich immer noch, also wir wissen ja, wie es ausgeht, ne? Von daher kann ich das jetzt ja auch hier mal so weit spoilern. Popov geht an der Stelle schon immer noch davon aus, dass er zwar mit Hoover irgendwie menschlich nicht klarkommt, ja, und auf dem falschen Fuß einfach aufgestanden ist, aber dass er natürlich so eine Gefahr wie Pearl Harbor einfach erkennt, ja, auf Basis der Informationen, die er ihm liefert. Und das sind ja vielfältige Berichte, das sind irgendwie der Fragebogen der Deutschen, also er hat auch tatsächlich schwarz auf weiß dann irgendwas und er bringt ja dann auch noch dieses Kodierungsverfahren, oder diese, ja, Kodierung ist es ja nicht, dieses Mikropünktchen bringt er ja auch noch mit, also er leistet ja was, das ist ja nicht keine reine Luftnummer. Ja, und die Mikropunktgeschichte, die könntest du einfach so mega einfach validieren, du musst ja einfach nur gucken, so ein, oh, stimmt, in diesen Dokumenten hier ist ja wirklich was ganz klein geschrieben. Er bringt ja da auch einen Mikropunkt mit und beweist es ja. Also er legt das denen vor, gibt es dem Dechiffrier-Spezialisten vom Hoover und lässt den auf diesen Brief los und der findet einfach nicht die Informationen, die in dem Brief verschlüsselt ist. Ja, der schaut sich den Text an und findet einfach nichts raus. Und dann zeigt er ihm halt diesen Mikropunkt. Und also er beweist es denen tatsächlich, dass es das gibt und wie es funktioniert. Also das ist jetzt nicht so, das ist keine leere Behauptung. Hoover ist aber jetzt eigentlich hauptsächlich davon aus, also das ist ein ganz schwieriger Typ und aber wie ich euch vorhin schon angedeutet habe, der verhaftet halt wahnsinnig viele deutsche Spione, so einen nach dem anderen weg, weil einfach die bisher total dilettantisch gearbeitet haben. Und das ist auch das, womit er sich brüstet und wo er sagt, er braucht jetzt keinen dahergelaufenen Doppelagenten, um deutsche Spione zu verhaften. Ja? Macht er sowieso, das ist mein Tagesgeschäft, da bin ich Profi. Ja, kann ich. Ja. Und deswegen sieht er auch keine große Not, mit Tricycle zusammenzuarbeiten. Mhm. Ein kleiner Spoiler, in wenigen Monaten würde die Zusammenarbeit auch komplett einstellen und bis dahin erfährt Popov quasi null Unterstützung seitens des FBI. Oh Mann. Und er braucht aber das FBI, weil er kann ja nicht einfach in den USA tun und lassen, was er will, sonst wäre er ja da der Spionage quasi schuldig. Ja. Und es wird sogar noch schlimmer, denn das FBI wird jetzt in Popovs Namen fingierte Funknachrichten an die Deutschen verschicken. Also er verliert nicht nur komplett die Kontrolle über den Informationsfluss, er weiß noch nicht mal, was er angeblich selbst an Material an die Deutschen weiterliefert. Ach du dickes Ei. Vor allem, ich meine, überleg mal, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, wie schaut es denn mit den Deutschen aus, treten die nicht langsam mal auf die Füße von wegen, wie schaut es denn aus mit den Informationen? Du wolltest doch mal nach Hawaii. Genau, also da wir kommen dann noch so ein bisschen auf. Ich war noch niemals dabei, ich war noch niemals in New York. Die Deutschen. Aber New York offensichtlich schon. Es ist so, dass das FBI die Deutschen so ein bisschen mit Dingen füttert, aber es ist natürlich jetzt nicht das, was die sich erwartet haben oder auch das, was Popov sich erwartet hat. Also er ist jetzt komplett frustriert und auch sein Apartment wird immer wieder durchsucht und er findet Wanzen in seiner Wohnung und es bringt ihn eigentlich dazu, dass er noch ein, zweimal halbherzig versucht, die Situation irgendwie zu retten und dann einfach sich dem Alkohol, den Frauen und den Exzessen hingibt. Ciao, Leute! Am 7. Dezember 1941 ist Popov gerade auf einem Schiff auf der Reise von Südamerika zurück nach New York. Es gehen Gerüchte um, dass die Japaner Pearl Harbor angegriffen hätten. In Popov regt sich Hoffnung. Er hatte also recht behalten. Also ich meine, bis dahin, uns ist klar, aber er wusste ja bis dahin wirklich noch nicht, ob wirklich was dran ist an seinen Interpretationen. Aber er hatte recht behalten. Und die persönlichen Differenzen mit Hoover hin und her, er hat die Amerikaner rechtzeitig gewarnt, Monate vorher. Ja. Die Japaner dürften also eigentlich keine Chance gehabt haben. Und jetzt tröpfeln dann so nach und nach die Nachrichten rein und er verliert komplett den Glauben an die Welt. So, er versteht plötzlich die Welt nicht mehr. Was war mit seinen Informationen geschehen? Konnte Hoover wirklich so kurzsichtig gewesen sein, das Material nicht weiterzugeben? Und es ist so, dass wir auch heute nicht genau wissen, was eigentlich passiert ist an der Stelle. Wo es versickert ist quasi. Es gibt verschiedene Theorien, es gibt Verschwörungsgeschichten. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Präsident Roosevelt den Angriff absichtlich zugelassen haben soll, um die Amerikaner einig in den Krieg zu treiben. Aber die Theorie muss sich natürlich den Vorwurf gefallen lassen, dass allein der Angriff natürlich gereicht hätte, um die zu einen als Volk und zu sagen, ja, Krieg, wir sind angegriffen worden. Also man hätte nicht. Man hätte sich verteidigen können dann an der Stelle, ja. Man hätte die Japaner schlagen können und es hätte trotzdem funktioniert. Ja. Und auch nach Kriegsende wird es noch Auseinandersetzungen mit Popov und Hoover geben über dieses Thema. So halt nicht im Offenen, aber dann ein wenig so indirekt und die werden auch noch darüber sprechen und es wird dann noch irgendwie so ein bisschen hin und her gehen. Aber da ist nichts überliefert über die Gespräche oder? Doch, es geht aber da dann irgendwie nur am Rande drum. Da geht es, dass dann der Hoover irgendwann einen Artikel über was veröffentlicht, einen Artikel, wo er dann sich auch auf Popov bezieht, aber noch einen anderen Namen mit reinbringt und Popov geht dann zu Hoover und zwingt ihn, das mit dieser dritten Person wieder gerade zu rücken, die da irgendwie ein schlechtes Licht gerückt wird. Also du kannst es ja nicht offen austragen, es ist ja alles classified, also auch Jahrzehnte später noch. Ja? Aber die kappeln sich dann noch so ein bisschen. Du kannst es in der Biografie, die ich übrigens auch hier irgendwo habe, gerne nochmal nachlesen. Yeah. Ich fand es jetzt nicht als spannend genug, das irgendwie nochmal ausgearbeitet mitzubringen, weil man unterm Strich nicht weiß, was genau passiert ist. Nach wie vielen Jahren wird eigentlich sowas immer, ich nenne es mal declassified? Also wie gesagt, der J.C. Masterman hat lange darauf hingearbeitet in Europa, dass diese ganzen Informationen über diese Doppel-X-Aktivitäten und so, dass er das veröffentlichen kann. Mhm. Er ist in Europa gescheitert, ist dann nach Amerika und hat dann, ich glaube, 1972 in Amerika ein Buch darüber veröffentlicht. Ja. Also es war dann 30 Jahre nach dem Krieg. Also, ich weiß nicht, ob ich das vorhin während der Aufnahme gesagt habe, aber ich glaube, die Kennedy-Akten müssen das Jahr rauskommen. Das ist nach 70 Jahren. Ich glaube, du wirst langsam müde, weil das hast du vorhin schon mal genauso. Wie war dein Name gleich wieder? Zu Tonband gegeben. Mit eingekniffenem Schwanz kehrt Popos. Popos. Hier steht Schwanz neben Popo. Ich muss gerade mal kurz drüber schmunzeln. Ach, es tut mir leid. Ich werde auch müde. Mit eingekniffenem Schwanz kehrt Popov also zurück nach Europa. Aus deutscher Sicht hat er versagt und aus englischer eigentlich auch. Obwohl er ja gar nichts dafür kann. Man hat ihn in den USA am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Aber irgendwie schafft er es, das Verhältnis mit den Deutschen wieder gerade zu biegen. Man sieht ein, dass eine solche Aktion in einem Land, wo er eben keine guten Verbindungen hat, also nicht so gute Verbindungen wie in England, ungleich schwieriger ist. Und er kann dann auch die Deutschen noch insofern ein bisschen beruhigen, als dass er mit Informationen zurückkommt. Also er sammelt noch ein bisschen was zusammen und bringt es als Friedensangebot, bringt er das mit zurück. Und dann trägt auch noch dazu bei, dass Jepsen mit seinen guten Kontakten in Berlin auch gut über ihn spricht. Aber, also es holpert mal kurz, aber er kann das alles wieder irgendwie ausbügeln. Ivan kann von Karstorff am Ende sogar überreden, die Schulden zu begleichen, die er mit seinen Frustexzessen in New York angehäuft hat. Eine Rechnung über $10,000 nur für einen einzigen Abend in der Cocktailbar. Ich glaube, es waren irgendwie $8,000 und ein paar mehr, aber das ist schon eine ganz gute Schätzung. Aber hatten die Engländer weiter an ihm Interesse oder haben sie ihn dann einfach fallen lassen wie so eine heiße Kartoffel? Ja, die Engländer, für die war das jetzt nicht der große Erfolg, aber die hatten jetzt auch nicht viel zu verlieren dabei. Okay. In den folgenden Jahren bauen Jepsen und Popov einen Schleuserring auf, mit dem sie jugoslawische politische Gefangene befreien und nach England bringen. Darunter zum Beispiel auch Duschkos Bruder Ivo. Und die eingeschleusten Personen werden in England dann zu Doppelagenten, also in England dann eingesetzt. Und er baut jetzt da dann quasi noch größeres Netzwerk irgendwie indirekt auf. Und sein Treiben in den Jahren nach 1942 führt unter anderem dazu, dass der Wüstenfuchs Rommel falschen Informationen aufsitzt und von den englischen Panzern geschlagen werden kann. Oh. Mhm. Auch täuscht er die Deutschen erfolgreich über einen Angriff auf Sizilien hinweg und über andere geplante Operationen der Alliierten. Also er nach wie vor dick im Business. Das Doppelspiel wird für ihn aber jetzt immer gefährlicher, denn es gibt befreundete Agenten, die etwas über ihn wissen, die enttarnt werden. Es einer von den Doppelagenten, die er über die Fluchtroute einschleust, verschwindet plötzlich von der Bildfläche. Und so besteht für ihn berechtigter Grund zur Annahme, dass, wenn er jetzt nach Lissabon reist, dass er vielleicht nicht mehr zurückkommt. Mhm. Und er packt, anders als er es sonst tut, eine Pistole ein. Er ist fest entschlossen, dass er den Deutschen nicht in die Hände fallen will. Eine Walter PPK? Interessante Frage, weiß ich nicht. Sag bitte einfach alle ja. Alle Klischees. Aber er hat sein Schießgerät im Schulterhalfter und geht damit zu einem Treffen in von Karstorffs Villa. Und er weiß nicht, was ihn erwartet. Also er ist weder offiziell aufgeflogen, noch irgendwie ist er noch, offiziell ist es ja eh nicht, aber er weiß es einfach nicht. Ich glaube, die Situation ist gefährlich in der Villa. Warum? Ja, weil die Musik die ganze Zeit. Dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, macht. Ja, so kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mhm. Er steht da, der Pistolenhalfter ist geöffnet und er wartet im Empfangssaal auf von Karstorff und der tritt hinter ihm durch die Tür und sagt: Dreh dich langsam um, Popov. Und keine raschen Bewegungen. Popov ist zu allem entschlossen. Seine Hand geht vorsichtig zum Pistolengriff. Er entdeckt dann aber mega unauffällig in einer Fensterscheibe, also er steht mit dem Rücken zu ihm, logischerweise. Das habe ich das nicht gesagt? Doch. Doch. Aber jetzt die Reflexion. Jetzt kommt wieder so ein James Bond-Moment. Er sieht die Reflexion und er sieht, dass von Karstorff alleine ist, unbewaffnet, aber ein Äffchen auf der Schulter sitzen hat. Er ist noch zahm, erklärt von Karstorff. Und wenn er erschrickt, könnte er beißen. Bringt der ab jetzt Datteln? Ach Gott, jetzt dachte ich, es ist der Mega-Gag und es ist mega spannend und ihr. Ich hätte mir. Ich mach einfach weiter. Er hat ein kleines süßes Äffchen dabei. Deswegen dreh dich langsam um, weißt keine Bewegung? Ja, keine Bewegung. Er hätte beide erschossen. Weil der Affe sonst erschrecken könnte. Das aber auch schön, das hätte das in so einem James-Bond-Film vorkommen können. Das wäre auch schön gewesen, wenn er einfach in einer raschen Bewegung sich umgedreht hätte, geschossen hätte und aus Versehen das kleine Äffchen erschossen hätte. Oder der Affe und dann alle ganz mega dramatisch. Oh nein, nein. Schaut ihr Rick und Morty? Ja. Hast du die Folge gesehen, wo diese Fantasiewesen dann immer entstehen und wenn man an die glaubt, dann bleiben sie da und so? Ja. Wo sie dann nicht mehr wissen, ob was zur Realität gehört und dieser kleine Kumpel dabei ist, den niemand kennt. Ja. Und am Schluss schießen sie auf den und dann ist die Folge zu Ende, wo sie dann sagen, ich werde es niemals verarbeiten können, dass du einfach auf mich geschossen hast. Ja, sehr gut. Das ist sehr empfehlenswert. Ungefähr so ist es. Im folgenden Gespräch stellt sich heraus, dass Ivan bei den Deutschen nach wie vor als einer der Top-Agenten gehandelt wird. Mhm. Der verloren geglaubte Doppelagent von der Fluchtroute, der Popov hätte wirklich ernsthaft gefährlich werden können, der ist mittlerweile wieder aufgetaucht und es ist also alles gut. Durchatmen. Aber die Lage wird mit zunehmender Kriegsdauer logischerweise immer angespannter. Viele Deutsche glauben auch nicht mehr an den Sieg Hitlers und für das Doppel-X-Komitee ist genau das ein Problem. Mhm. Denn das ist jetzt kompliziert, da habe ich lange gebraucht, das zu verstehen. Das ist jetzt kompliziert. Es desertieren immer mehr Abwehragenten und die hoffen, dass sie zu den Engländern überwandern können und dort ihre Loyalität beweisen, indem sie andere deutsche Agenten verraten. Jetzt ist aber so, dass die Agenten, die deutschen Agenten, die in England unterwegs sind, sowieso alle schon bei den Engländern bekannt sind und von denen zu Doppelagenten umgedreht wurden und ihnen exakt gar nichts daran liegt, von den Abwehrabgängern, also dass die Abwehrabgänger die Namen der anderen herumtröten. Mhm. Weil sie müssten ja jetzt eigentlich offiziell handeln und die aus dem Verkehr ziehen, würden ja aber ihre eigenen Agenten aus dem Verkehr ziehen. Klar. Und das ist nach außen hin, stößt es auf komplettes Unverständnis. Mhm. Macht Sinn. Nein. Alles gut. Ich bin nicht so dumm. Hm? Ja. Hm? Ja, genau. Genau. Ich fand es mega kompliziert. Okay. Aber ich bin auch simple-minded. In jener Zeit passiert es auch, dass zwischen Johnny Jepsen und Duschko Popov zum ersten Mal die Worte britischer Geheimdienst fallen. Bislang war das Thema zwar im Raum gestanden, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, aber es hat keiner aktiv angesprochen. Und Popov ist offiziell ja zum Schweigen verpflichtet und er erklärt, dass er mit den Engländern nichts zu schaffen habe. Jepsen stürzt es in eine tiefe Sinnkrise. Er glaubt, Popov habe tatsächlich die ganze Zeit für die Deutschen gearbeitet. Und ist erstmal komplett fassungslos. Nein. Auch das hätte so ein James Bond-Moment sein können. Und so kann es Popov aber ja natürlich auch nicht stehen lassen. Also letzten Endes klärt er seinen Freund doch auf und er holt sich sogar in England die offizielle Erlaubnis, ihn wirklich in alles einzuweihen. Und dann schlafen sie miteinander. Fast. Oh. Aber Jepsen wird jetzt auch natürlich für die Engländer rekrutiert und kriegt den Spitznamen Artist. Das wird mit Adrian Brody verfilmt. Ab 1943 laufen nicht nur beim Doppelkreuzkomitee die Vorbereitungen für den D-Day auf Hochtouren. Was als Mission Overlord in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist ein Meisterstück des Doppelagentenspiels und der Desinformation. Mit immer größer werdendem Risiko sorgt vor allem das Team um Tricycle dafür, dass die Deutschen die englischen Truppenbewegungen, die Landungsstrategie und den Ort der Landung vollkommen falsch einschätzen. Das trägt maßgeblich zum Erfolg der alliierten Militäroperation bei. Popov entkommt dabei mehrmals nur knapp der Aufdeckung und dem Tod. Einmal leiht sich eine Freundin seinen Wagen, um zum Schwimmen zu fahren. Während sie im Meer badet, fliegt die Karre einfach in die Luft. Man vermutet dahinter eine ominöse amerikanische Organisation und mehr wird Popov darüber auch nie erfahren. Wow! Jepsen findet derweil heraus, dass die Deutschen größere Mengen eines Wahrheitsserums orderten. Er vermutet, dass man es vor allem auch gegen deutsche Abwehragenten einsetzen will. Mal, kurze Frage, Orden klingt so, ja, das bestellen die bei Amazon, schau mal hin. Bei eBay wahrscheinlich. Ja, so, oh ja. Oder hier im Darknet. Die beiden Freunde beschließen daraufhin, dass man Popov auf jeden Fall mit dem Zeug mal auf die Probe stellen muss, bevor die Abwehr dazu kommt. Also besorgen sie sich ein paar Ampullen und gleich noch einen Arzt dazu, der es verabreicht. Beim ersten Versuch ist außer einer schweren Zunge nicht viel zu merken. Popov hält einem Kreuzverhör durch seinen Freund locker stand. Einen Tag später wiederholen sie das Experiment nochmal mit einer wesentlich höheren Dosis, was zu einem kompletten Blackout bei Popov führt. Also er kann sich einfach nicht mehr dran erinnern, er ist aber noch bei Sinnen ist er dann nicht mehr. Ne? Er ist noch irgendwie bei Bewusstsein, aber er ist einfach für ihn komplett weg. Er schafft es aber trotzdem, sich über mehrere Stunden hinweg in einem gespielten Verhör nicht zu verraten. Das ist, finde ich, eine ganz schön beachtliche Leistung und wahrscheinlich hängt es auch mit seiner großen Trinkerleber zusammen, die ihm hier einen Dienst erweist. Ah. Es wird nicht dazu kommen, so viel sei auch gleich gesagt, dass die Deutschen das Serum irgendwann gegen ihren Ivan einsetzen, aber es gibt immer wieder Verhöre durch verschiedenste Funktionäre des deutschen Wehrapparats. Das muss er sich dann schon gefallen lassen. Also hast du mal näher recherchiert, wie diese Wahrheitsserien funktionieren? Nein. Okay. Nee, mach ich mir mal selber so eine Notiz. Mach das mal. Weil das finde ich echt interessant. Das ist spannend. Das ist ein spannender Punkt. Das würde mich mal interessieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch vielleicht noch mehr Themen dahinter stecken könnten. So, da gibt es sicherlich auch die kleine Geschichte der Wahrheitsserien ist bestimmt auch spannend. Jetzt ist es ganz kurz vor dem D-Day und jetzt wird plötzlich Jepsen verhaftet. Der Grund, er hat viele komplizierte Finanzgeschäfte mit vielen komplizierten Personen in Deutschland und im Ausland am Laufen. Also er hat sich ja wahnsinnig gut vernetzt und viel von seiner Vernetzung waren einfach irgendwelche zwielichtigen Geldgeschäfte. Aber da war ein Fehler in der Steuererklärung und das geht in Deutschland nicht. Das geht in Deutschland wirklich nicht. Und jetzt ist Popov einerseits natürlich persönlich betroffen, aber es bedeutet natürlich wiederum eine echte Gefahr für sein Leib und sein Leben. Denn wenn jetzt jemand mit dem Wahrheitsserum zu Jepsen kommt oder vielleicht auch mit Foltermethoden und die richtigen Fragen stellt, schaut es für ihn halt echt finster aus. Und dazu will er es nicht kommen lassen und deswegen versucht er, die Deutschen zu erpressen, indem er damit droht, die Zusammenarbeit einzustellen, wenn man Jepsen nicht aus der Haft entlässt. Okay. Das finde ich schon, da hat er schon auch ganz schön Eier, sich einfach so ich mein, sagen, 1943 gegen die Deutschen zu stellen. Balls of Steel Nummer 2. Mitten in diesem ganzen Jepsen-Debakel ist dann der 6. Juni 1944, der D-Day, und es ist Feierstimmung in England. Die Invasion ist ein voller Erfolg und vor allem, wie schon gesagt, weil die Deutschen völlig falschen Informationen aufgesessen sind. Die Panzer stehen bei Calais und nicht in der Normandie. Die eigentlich erwartete zweite Hauptlandungswelle kommt nie, weil alles schon in der ersten Welle ist, was die Deutschen aber eigentlich für ein Ablenkungsmanöver halten. Also es ist eine Katastrophe. Popov erhält dafür den Order of the British Empire Orden. Oh! Also er hat da wirklich auch maßgeblich dran gearbeitet. Also viele andere auch, ja. Also auch diese ganze, wir haben ja vorhin viel, bevor wir das ja aufgenommen haben, kurz das Wort Enigma, darüber reden wir noch gar nicht, dass da noch ein ganzer anderer Abhörzweig und Agentenzweig und parallel dazu operiert. Das ist jetzt nur hier diese Doppelagenten-Geschichte. Ja. Und die haben aber echt einen wahnsinnigen Einfluss offensichtlich auf den Kriegsausgang gehabt. Mhm. Hätte noch einen viel größeren Einfluss gehabt, wenn das mit Pearl Harbor vielleicht noch anders gelaufen wäre. Ja. Eine Woche, nachdem er den Orden hier überreicht bekommen hat, erhält er die Nachricht, dass die Abwehr tatsächlich versucht, Jepsen frei zu bekommen. Also er wurde ja nicht von der Abwehr verhaftet, ne, sondern von irgendwie, das ist jetzt wieder so ein einzelne Abteilungen innerhalb der deutschen, des deutschen Apparats Ding. Ja, aber erstmal prüfen, ob man zuständig ist. Genau, seine Freunde bei der Abwehr unterstützen ihn jetzt in seinem Versuch, Jepsen frei zu bekommen. Und das heißt zumindest für ihn, dass Jepsen offensichtlich noch nicht ausgepackt hat. Mhm. Sonst würden die ihm ja dabei nicht helfen. Jetzt haben die aber auch den Bruder von Popov, also Ivo, wegen diesen, der war auch in diesen Geldgeschäften involviert, haben sie mittlerweile auch einkassiert. Der kann aber kurz darauf mit Unterstützung durch die Engländer fliehen. Okay. Und mit dessen Hilfe sucht er jetzt nach anderen Beteiligten in diesem Geldgeschäft. Also das ist auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, die ich jetzt hier mal ausgeklammert habe, weil das jetzt wirklich auch zu weit führt. Aber er sucht dann einen, der mit in diesen Geschäften drin hängt, der auch weiter Druck auf die Deutschen ausüben kann, damit man den anderen frei bekommt. Und das alleine ist schon eine ganz eigene Agentenkomödie, wie er diesen Typen dazu bringt, dann da mitzuarbeiten und so. Ich empfehle euch auch hier einen Blick in die Biografie. So oder so, kurz darauf kriegt er tatsächlich die Nachricht, dass Jepsen entlassen werden soll. Und kurz darauf erhält er die Nachricht, dass Jepsen bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. Oh. Wait, what? Also ich meine, der wird freigelassen, warum soll der dann fliehen? Es stinkt natürlich alles zum Himmel. Mhm. Popov macht es sich jetzt zur Hauptaufgabe, die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Er ist sich sicher, es muss der Handlanger des Gestapo-Chefs dahinter stecken, ein gewisser Walter Salzer. Und der hat vor dem Krieg 10 Jahre lang mal in einem von Jepsens Unternehmen gearbeitet. Okay. Und da gibt es die Verbindung und da ist... Mit alte Rechnungen beglichen. Genau. Und da ist Popov überzeugt, dass der dahinter steckt. Und er lässt jetzt wirklich, er lässt nicht alles stehen und liegen, aber es ist jetzt sein Hauptaugenmerk, ist die Jagd auf diesen Salzer. Und er macht sich echt wie ein Bluthund auf die Spur. Und das auch noch lange, lange, als der Krieg vorbei ist, tingelt er noch überall durch die Besatzungszonen, geht in alle Gefängnisse, sieht sich dort tausende Akten durch, verhört tausende Insassen und er lässt nicht locker, bis er irgendwann eine heiße Spur findet. Okay. Vorher aber noch findet er in einem Gefängnis, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Freddy Graf von Kageneck wieder. Ach. Der ist einer der Gefangenen, die er dort verhört. Ach Quatsch. Und der wird mehr oder weniger in einem Hochsicherheitstrakt irgendwie weggesperrt und soll zu Tode verurteilt werden, weil er angeblich als SD-Chef in Monte Carlo wahnsinnig viele Franzosen hingerichtet hat. Also nicht angeblich, hat er. Ja, jetzt kann sich das aber hier Popov nur ganz schwer vorstellen und er lässt sich dann den auch vorführen und spricht mit ihm unter 4 Augen und kommt eben dahinter, dass er natürlich in diese Rolle reingezwungen wurde und er hat eigentlich heimlich derweil viel mehr Franzosen irgendwie verschont und begnadigt und ins Exil geschickt und er konnte nicht alle retten. Ja. Und jetzt schafft es Popov daraufhin, die Freilassung tatsächlich für ihn zu erwirken. Ja. Auch wieder auf Umwege. Aber finde ich auch hart, dass er auch jetzt nach dem Krieg irgendwie noch die Macht hat, einen Freund, der eigentlich zum Tode verurteilt ist, wieder freizubekommen. Ey, Freddy, alte Liebe, ich krieg dich raus. Bei der heißen Spur waren wir gerade, genau. Um es kurz zu machen, am Ende findet Popov Salzer, der unter falschen Namen in Minden untergetaucht ist. Wo liegt das? Das ist die falsche Frage an der Stelle. In Chile. Frag, mit welchem Auto er dahin fährt, um sich den zu schnappen. Mit einem Aston Martin? Nein, mit einem Jeep. Er ist, er ist jetzt quasi als englischer Militäroffizier unterwegs. Ja. Er fährt dahin, schnappt sich den, fährt mit ihm tief in den Wald und versucht, Antworten aus ihm herauszubekommen. Mhm. Aber außer dem üblichen, ich war's nicht, ich habe doch nur Befehle befolgt, ist von dem nicht viel zu holen. Und jetzt folgt die so ziemlich brutalste Passage in Popovs Autobiografie. Jetzt rede, verdammt, wer hat die Kokosnuss geklaut? Und er schmeißt die Pistole weg und geht mit blanker Faust auf den Salzer los. Ja. Und der hat sich vor lauter Angst von oben bis unten eingeschissen und er vermöbelt den jetzt. Prügel, Tritte, Beschimpfungen, Würgen. Sind die nur zu zweit oder sind da noch irgendwie? Die sind zu zweit, ja. Die sind tief im Wald nur zu zweit. Nach einer Ewigkeit lässt Popov von seinem noch lebenden Opfer ab und er bricht sich in den Wald. Also das ist für ihn jetzt so die, er bricht jetzt quasi zusammen, ja, so jetzt der ganze Stress, der ganze Druck, das ganze, ich weiß nicht mehr genau, wie er es selber bezeichnet, dieses ganze Übel aus diesem Agentennummer kommt jetzt aus ihm raus, ja. Das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen, keine Ahnung, also mit Gewalt hat er ja nicht so viel zu tun gehabt bisher, er hat ja mehr diese Psychospiele gemacht, ja. Ein bisschen Katharsis vielleicht. Ja. Da reden wir gleich in einer Sekunde nochmal drüber. Also er lässt dann letzten Endes den Salzer einfach zurück und fährt weg. Und damit ist das Thema für ihn auch erledigt. Also der Salzer lebt an der Stelle noch. Es wird dann irgendwie nicht mehr weiter erwähnt, weil hier ist jetzt die Biografie zu Ende. Und es ist so, dass Popov dann noch irgendwie einige Jahre als Finanzberater arbeitet. Später dann auch eben, nachdem JC Masterman den Aufschlag gegeben hat, darüber zu schreiben, auch selber dann eben seine Biografie schreibt. Die ist aus dem Jahr 1974. Irgendwann stirbt er dann an Folgen seines ausschweifenden Alkohol- und Tabakmissbrauchs. Okay. Er stirbt am 10. August 1981 im Alter von 69 Jahren in Frankreich. Hui, passt doch. Passt doch. Und jetzt nochmal kurz zu dem Punkt zurück, was du gerade gesagt hast, ne, dass er eigentlich jetzt nicht brutal war und der Gentleman. Und es ist halt, das muss man sich vor Augen halten, es ist halt seine eigene Biografie, die er hier schreibt. Ja. Und es gibt, es gibt viele, viele, viele Zweifler an den Informationen, die da drin sind. Ich gehe da jetzt nicht im Detail durch, ich möchte das nur der Vollständigkeit halber sagen. Zum Beispiel sollen die Amerikaner das Mikropunktverfahren schon vorher gehabt haben. Also das ist irgendwie Quatsch. Und diese ganze Pearl Harbor-Nummer wird irgendwie angezweifelt. Und auch seine Rolle in vielen dieser Operationen ist wahrscheinlich zumindest sehr beschönigend dargestellt. Yeah. Und ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass der nicht auch mal jemanden irgendwo heimlich einfach die Kehle durchgeschnitten hat und von der Klippe geschubst und so. Ja. Das ist halt einfach nur das nicht, womit er der Nachwelt über sein Tun berichten will. Verstanden. Aber ich finde es einfach eine Wahnsinns-Story, trotz allem. Absolut. Vor allen Dingen, du hast auch viele Cameos von bekannten Persönlichkeiten. So einfach mal Ian Fleming so nebenbei. Das ist echt die coolste Nummer. Ja. Schön ist auch der Titel seiner Autobiografie. Wo habe ich sie denn? Hier. Du Superspion. Superspion. Einfach mal komplett tief gestapelt. Superspion. Der Doppelagent im Zweiten Weltkrieg. Sehr empfehlenswert, dieses Buch. Habe ich jetzt im Urlaub gelesen. Aha. Und jetzt weiß ich wieder, warum alle immer einfach weiterreden und mich so Fragen angucken. Die letzte Frage, die mir für mich aber verbleibt. Ja, sag mal, wenn der mit 69 das alles hinter sich gebracht hat, was habt ihr bis dahin in eurem Leben angefangen? Auf jeden Fall nicht so viel wie er. Aber deine Podcasts werden für immer und immer in der Geschichte der Menschheit erhalten bleiben und eines Tages auf den Mars geschossen. Na dann, gehabt euch alle wohl, liebe Hörer. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss. Und wir haben vielleicht nicht den Orden des British Empire, aber wir haben immerhin einen Lord Dominic Schmidt. Tschüss. Ciao. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ey, mich juckt meine Nase heute. Das ist echt. Dann wackelt dran. Das ist echt. Nee, das mache ich doch die ganze Zeit. Und ich. Unser kleiner Dicky.